Das, ja, geht. Es mag jeden als selbstverständlich erscheinen, dass eine linke Studentengruppe zu Sachen wie Afghanistan Stellung nimmt, versucht, Leute davon zu überzeugen, dass in diesem weltpolitischen Eklat für die Russen oder gegen sie oder für die Amerikaner oder gegen sie oder für keinen von beiden Partei zu ergreifen ist. Es mag auch noch als selbstverständlich erscheinen, dass eine linke Studentengruppe über das Christentum versucht, die Kommilitonen zu überzeugen davon, dass die modernisierte Moral des heutigen Christentums etwas ist, was ihr überhaupt nicht passt, was ihr zuwider ist und sonst einiges. Jetzt muss ich aber für jeden die Frage aufdrängen, ob eine kommunistische Organisation, die an der Uni hier ja ungefähr bekannt ist, es wirklich nötig hat, auf ein so esoterisches Feld umzusteigen, als es die formale Logik ist. Es gibt ja sogar Studenten, die wissen überhaupt nicht, dass es eine solche Disziplin gibt. Das wissen sie deswegen nicht, weil das im abgelegenen Feld der Wissenschaftstheorie praktizierte Denken tatsächlich keinerlei Einfluss hat auf das, was in den Einzelwissenschaften passiert. Näher, es hat keinen Einfluss darauf, was man in den Einzelwissenschaften über seinen speziellen Gegenstand denkt. Mag ein Psychologe noch so richtige oder noch so falsche Anschauungen über die menschliche Seele, über die menschliche Intelligenz entwickeln. Noch keiner von diesen Studenten oder Dozenten hat bisher seine Wissenschaft mit dem Rezept betrieben, er würde die Gesetze der Logik, wie sie meinetwegen hier in Erlangen am Lorenzen-Lehrstuhl mit allen Unterabteilungen formuliert, postuliert werden, anwenden. Ein Linguist hier an der Universität studiert eben seine Linguistik, recht und schlecht. Gerät er in die alte Abteilung, hört er einiges Richtige über Sprache, über ihre Gesetze, über grammatische Abwicklungen im Lauf der Geschichte. Allerdings auch unnütze Kenntnisse allerdings. Gerät er in die moderne Abteilung, erfährt er sehr viele Hypothesen von Noam Chomsky und anderen. Aber er wird nie auf den Gedanken kommen, er wendet die Gesetze der formalen Logik an, die im Kreis der Wissenschaftstheorie exklusiv entworfen und diskutiert werden. Das tut keiner. Man weiß höchstens, es gibt so eine Abteilung. Es ist also ein Moment von Rechtfertigung, durchaus in der heutigen Veranstaltung beizubehalten. Ja, es gehört sich einfach für einen, insbesondere wenn er sich für einen kritischen Menschen hält, zu wissen, was es mit dieser besonderen Abteilung auf sich hat, das soll gezeigt werden, und einen Zusammenhang, also auch eine praktische Nutzanwendung der Dogmen, die in der Wissenschaftstheorie getrennt von der wirklichen Wissenschaft, von den Einzelfächern, entworfen werden. Eine Nutzanwendung gibt es tatsächlich. Sie bezieht sich auf die allerallgemeinsten Prinzipien, und das will ich jetzt gleich vorwegnehmen, der Feindschaft gegen Wissenschaft. Alles andere soll eine Zeit lang sistiert werden von Polemiken, Vorwürfen und so weiter. Ich möchte versuchen, an ein paar grundsätzlichen Argumenten dieser extra Abteilung im Wissenschaftsbetrieb, die alle abgedruckt sind, nachzuweisen, wie der Gang dieses Denkens verläuft, welche Fortschritte jemand macht, der überhaupt mal in die Welt eintritt, obwohl er meinetwegen schon promoviert, habilitiert oder auch abituriert ist, der einmal angefangen hat, Wissenschaft zu bezweifeln, über die Möglichkeit des Denkens, des Erkennens überhaupt mal nachzusinnen. Es geht so, damit Sie nicht erschrecken, wegen der paar Zitate, die da auf dem Zettel sind. Es geht so, dass ich im Ablauf der Zitate zeige, diese Argumente sind authentische Argumente der Abteilung Wissenschaftstheorie und es sind sehr viele, wenn nicht alle Argumente, die einem von der einen oder anderen Ecke in der Einzelwissenschaft her bekannt vorkommen müssen. Zur Einstimmung des Argument 1, wie sich's gehört. Zitat heißt, ist von Stegmüller, einem Zusammenfasser, einem Kompilator und Kenner der ganzen wissenschaftstheoretischen Szene, lehrt in München, früher in Wien, sagt nichts weiter. Ein Zitat, das ausdrückt, womit befassen sich die Burschen überhaupt? Womit befasst sich diese Disziplin? Ich glaube, es ist richtig, dass wir immer gleich weit sind, dass ich immer die laut vorlese und da gebe ich meinen Senf dazu. Es ist selbstverständlich, dass an jedem Punkt, wo die Ausführungen von mir nicht überzeugen oder nicht verständlich sind, Unterbrechung erfolgt. Also keine Formalismen hier hin und her, immer gleich aufmüpfen und sagen, das leuchtet mir nicht ein. Das erste Zitat. Sollte man die gemeinsame Grundüberzeugung der Empiristen auf eine kurze Formel bringen, so könnte man sie etwa so ausdrücken. Es ist unmöglich, durch reines Nachdenken und ohne eine empirische Kontrolle mittels Beobachtung einen Aufschluss über die Beschaffenheit und über die Gesetze der wirklichen Welt zu gewinnen. Was es an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt, gehört entweder zu den Formalwissenschaften Logik und Mathematik oder zu den empirischen Realwissenschaften. Für eine Philosophie, die mit den einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen konkurrieren oder über sie hinausführen könnte, ist daneben kein Platz. Thema dieser Überlegung ist Wissenschaft. Wie geht sie? Wie kann sie gehen? Aber näher, gibt es denn eine Möglichkeit, stellt sich hier der Autor die Frage, durch reines Nachdenken zu Erkenntnissen über die Welt zu kommen? Vielleicht sind auch Linke hier, die in Sachen reines Nachdenken erst einmal wohlwollend reagieren. An die eine Warnung. Es ist eine Bombenerfindung, reines Nachdenken von schmutzigem Nachdenken zu unterscheiden. Reines Nachdenken fungiert hier offenkundig als Nachdenken ohne einen Gegenstand oder Nachdenken mit einem Gegenstand. Es bedarf also schon einigermaßen einer Fantasie eines Wissenschaftlers, sich ein Denken vorzustellen, das keinen Gegenstand hat, den es erklärt, dessen Gesetze es ermittelt, dessen Eigenart, dessen Beschaffenheit es ausmacht. Zweierlei Denken werden hier vorstellig gemacht. Zweierlei Sorten der theoretischen Befassung mit der Welt, rein und empirisch. Ein seltsames Problem. Die Entscheidung mag einem vielleicht einleuchten. Die Entscheidung ist nämlich die, für wirkliches Wissen über die wirkliche Welt ist natürlich das sogenannte empirische Denken zuständig. Ja, und was ist dann mit dem Reinen? Wird es als Humbug abgetan? Wird gesagt, also das hat überhaupt nicht stattzufinden. Denken ohne einen Gegenstand, mit dem man sich befasst, ist eben eine Idiotie. Nein. Für reines Denken ist nur insofern kein Platz auf der Welt, als man sich nicht einbilden soll, dass reines Denken etwas über die wirkliche Welt ermittelt. Man könnte von der Natur dieser Aussagen, dieser Überlegungen her meinen, hier ginge es um die Tautologie, ja, Denken befasst sich eben. Ein denkendes Subjekt, ein Wissenschaftler oder ein ganz normaler Mensch. theoretisch mit einer Sache, weil ihn die Sache stört, weil sie ihn interessiert, wurscht wie. Man befasst sich theoretisch damit, um ihre Gesetze, ihre Eigenarten zu ermitteln, um sie vielleicht beherrschbar zu machen und so weiter. Nein, es gibt zwei Sorten theoretischen Treibens. Ist gleich in der Fragestellung, in der Problemstellung mitbehauptet. Eben. Es gibt zwei Sorten Erkenntnisse. Entweder Formalwissenschaften oder empirische Realwissenschaften. Das ist also jetzt nur, natürlich habe ich schon kritisiert, habe schon was dagegen vermerkt. Aber ich will es erst mal runterspielen. Es ist nur die Bemerkung festzuhalten, ein dogmatisches Verwerfen von reinem Denken, von Denken ohne Gegenstand, ein dogmatisches Abtun von freiem vor sich hinspinnen, nicht wissenschaftlich verfahren, nicht mit der Wirklichkeit sich befassen theoretisch. Das findet hier nicht statt, sondern eine klare Scheidung, es gibt zweierlei. Nehmen wir das zweite Zitat, eine Fortsetzung davon, derselben Aussage. Gibt es somit keine philosophische Wirklichkeitswissenschaft? Das ist die Entscheidung gewesen, vom ersten Zitat schon. Es gibt keine Philosophie, die sich mit der Wirklichkeit befasst, theoretisch. So müssen sich die philosophischen Untersuchungen auf Logik, Erkenntnis oder Wissenschaftstheorie und Grundlagenforschung beschränken. Hier will ich das Zitat mal die Lektüre unterbrechen. Logik, Erkenntnis und Wissenschaft sind Gegenstände, die es gibt. Es gibt Leute, die treiben Wissenschaft. Es ist also dieses, gibt es so mit, so, dieser Wenn-Dann-Schluss. Diese vorgespielte, diese wirklich vorgeführte Logik, also, ist der Tenor dieses Zitats. Das ist erstunken und erlogen. Denn wenn sich einer mit der Erforschung der Natur, der Wissenschaft, der Erkenntnis, der Logik befasst, dann studiert er durchaus etwas Reales. Es sei denn, und das nehme ich jetzt vorweg, er hält diese Dinge noch für gar nicht real. Es sei denn, er meint, Logik, Erkenntnis, Wissenschaft seien keine wirklichen Gegenstände, befinden sich aber im Interesse des Wissenschaftstheoretikers als zu schaffende Realität. Ich will noch auf etwas anderes hinweisen im Fortgang des Zitats. Es geht nämlich so, die Philosophie tritt nicht mehr mit dem Anspruch auf, Königin der Wissenschaften zu sein. Sie wird zur Dienerin der einzelwissenschaftlichen Erkenntnis. Die Objekte der philosophischen Forschung sind nicht mehr Dinge und Ereignisse der realen oder einer idealen Welt. Das ist komisch, wie jemand da drauf kommt. Oder auch einer idealen, also einer nicht realen. Sondern selbst wieder wissenschaftliche Aussagen und Begriffe. Aufgabe der wissenschaftstheoretischen Untersuchungen ist es vor allem, die Grundbegriffe und Denkverfahren der einzelnen Wissenschaften zu klären. Es sollen dadurch diesen Wissenschaften passende logische und sprachliche Instrumente bei der Konstruktion von Theorien zur Verfügung gestellt werden. Und es soll vor allem die Gefahr abgewendet werden, dass durch die Aufstellung von Scheinproblemen die geistige Energie von Forschern nutzlos in eine falsche Richtung gelenkt wird. Man stelle sich vor, ob man jetzt ein bürgerlicher oder marxistischer oder ich weiß nicht, was es alles für Kategorien in der Wissenschaft geben soll oder gibt, ist. Man erforscht meinetwegen die Literatur, die Sprache, den körperlichen Organismus, was ja die Mediziner manchmal tun. Und dann muss man sich von einem Wissenschaftstheoretiker erklären lassen, dass man sein eigenes Handwerk eigentlich noch gar nicht mit Fug betreiben könnte, da einem die passenden logischen und sprachlichen Instrumente abgingen. Einerseits wird kokettiert mit, wir sind nicht mehr wie früher eine Philosophengattung, die auftritt imperialistisch gegenüber dem Rest aller Denker auf der Welt. Wir sind also bescheiden geworden, wird gesagt. Die auftritt mit wir haben die ganze Erkenntnis, die Summe aller Erkenntnis. Wir stehen über den bloß bornierten Einzelwissenschaften. Das ist der Gestus der Bescheidenheit. Andererseits, das glatte Gegenteil, die pure Arroganz, nämlich, allerdings können die Einzelwissenschaften ohne Hilfe von unserer Seite in sprachlicher und logischer Hinsicht absolut nicht zurechtkommen. Wir sind Diener dadurch, dass wir unentbehrliche Diener sind. So lautet das Argument hier. Wie das durchgeführt ist, bitte ich mal zu beachten. Aufgabe der wissenschaftstheoretischen Untersuchungen ist es vor allem, die Grundbegriffe und Denkverfahren der einzelnen Wissenschaften zu klären. Das zu klären ist zweideutig. Untersuche ich wirklich die Denkverfahren und die Gedankengänge einer Einzelwissenschaft, dann nehme ich an ihr teil. Dann partizipiere ich an den Problemen, die eine Einzelwissenschaft eben hat. Mögen die durch Fehler entstanden sein, mögen sie durch richtige Forschung entstanden sein. Aber ich kümmere mich eben darum, dass die Erkenntnis in dieser Disziplin ihren Fortgang nimmt. Ich kümmere mich darum, hey Leute, passt doch auf, hier habt ihr einen Fehler gemacht, ist die eine Variante. Es ist anders, als ihr sagt. Oder ich sage, genauso und daraus folgt nämlich, und ich liefere einen Beitrag zum Fortschritt dieser Wissenschaft, dieser Disziplin. Hier nicht. Die andere, die zweite Variante von klären, wird hier behauptet. Klären als, wir sind überhaupt das Mittel und die Voraussetzung richtigen Fortkommens der Einzelwissenschaft. Und es ist die Seite der Arroganz, die sich gleich hinter die Bescheidenheit anreiht. Dazu einen kleinen Exkurs. Ihr werdet sicher als Studenten und auch sonst als sonst was öfters mit dem Problem konfrontiert werden, Bescheidenheit, Arroganz. Der ganze Witz löst sich dahingehend meiner Meinung nach auf, dass diese beiden Kategorien in der Wissenschaft überhaupt nichts zu suchen haben. Was soll ich denn jemand anderem in seinem Gemüt zu Leide tun, wenn er ein Wissenschaftler ist und als solcher mit mir verkehrt, indem ich ihm sage, mein Lieber, die Sache, die du hier rausgefunden hast, die ist äußerst fragwürdig. Folgende Einwände habe ich dagegen. Erstens hast du, zweitens und so weiter. Warum soll das arrogant sein? Warum soll das bescheiden sein? Warum soll hier überhaupt die moralische Beurteilung Platz finden? Er als Wissenschaftler hätte doch allen Grund, entweder seine bisherigen Aussagen, seine bisherigen Ermittlungen zu verteidigen, weil er schlüssige Gründe dafür vorweisen kann. Oder im anderen Fall sich zu freuen darüber, dass ich ihn von einem Irrtum abgebracht habe. Er sagt einfach, stimmt genau, Gott sei Dank hast du mich jetzt darauf aufmerksam gemacht. Genau den Schmarrn mache ich jetzt nicht mehr weiter, jetzt weiß ich, ich mache es andersrum, das geht so. Also, warum spielt überhaupt wir erfahren es immer in der Agitation, also in dem Auftreten von MG-Leuten innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, dass man einfach seiner Meinung Ausdruck gibt, mit Gründen allerdings, nicht bloßer Meinung, ich finde. Und man wird als arrogant beschimpft. Der andere aber, der gar nicht weder angreift, noch ermittelt, noch schließt, noch folgert, noch sonst was, der muss sich das Kompliment gefallen lassen, dass er ja ohnehin nur findet. Ich finde, ist eine Redewendung, die heute in Hauptseminaren Erfolg garantiert. Das ist falsch, Herr Professor, ist eine Redewendung, die den Misserfolg garantiert. Warum eigentlich? Das ist nur als kleinen Exkurs hier. Offenbar finden hier moralische Kategorien Eingang in die Wissenschaft, die absolut nichts zu suchen haben oder nichts zu suchen drin hätten, wenn die Wissenschaftler wirklich solche wären und sich um nichts weiter kümmern täten, als um den Fortgang ihres Stoffes, ihrer Disziplin. Nochmal zurück zum Verhältnis von Bescheidenheit und Anmaßung. Es gibt ja ein drittes in diesem zweiten Zitat. Nämlich, man ist in aller Bescheidenheit und in aller Anmaßung. Doch die Instanz, die sich als Instrument fürs richtige Denken in allen verschiedenen Wissenschaften für unentbehrlich hält. Und das ist ein dicker Hund. Es gibt ja in den Wissenschaften heute dicke Hämmer, wahrlich. Was da an Erklärungen auf die Welt und über die Welt losgelassen wird. Ja, jeder kennt, wir erzählen einiges drüber pro Semester. Was da an Fehlern passiert. Nur, jetzt kommt jemand und verhält sich eigentlich nicht minder kritisch und polemisch zu den Einzelwissenschaften, als das die dogmatischen Marxisten tun, die immer drauf beharren, stimmt's oder stimmt's nicht. Ja, warum denkst du denn so darüber? Das ist doch hinten und vorn nicht bewiesen. So treten wir auf. Jetzt tritt jemand anders auf, nämlich die Wissenschaftstheorie als abgetrennte Disziplin und behauptet, ihr wisst gar nicht, wie euer Handwerk geht. Die Anleitung zu passendem, zu richtigen Gebrauch von Logik und Sprache, die hättet ihr von uns erst noch zu empfangen. Also Leute, die sagen, sie sind Repräsentanten des echten, des stimmigen, des korrekten, des exakten Denkens gegenüber den schon existenten Einzeldisziplinen. Bitte, bitte. Ist es, mal eine Frage, ist es ein dicker Hund? Wir haben keine Niveauprobleme. Die kriegen aber doch jetzt eine Ahnung. Aber sehr schnell. Ich komme darauf zu sprechen, ich war 10 Minuten dort, ja. Aber man geht auch in eine Irrenanstalt nicht freiwillig, ja. Aber ich komme darauf zu sprechen, auch ohne Polemik. Naja, ich sag gleich was dazu. Nein, viel schlimmer ist es. Es ist viel schlimmer. Nochmal, was ich sage mit dicker Hund. Also einen Moment. Ich kann schon jetzt den Vergleich von der heute Nachmittag Veranstaltung mit dem Irrenhaus belegen, aber nicht deswegen, weil ich nachweisen möchte, Wissenschaftstheoretiker wären irr, sondern weil sich da ein Moment von Irrsinn, von Antirationalismus, will ich damit sagen, in der Wissenschaft ein eigenes Eckchen gesichert hat. Das will ich nachweisen. Und das kann ich jetzt schon an den beiden Zitaten. Dein Einwand war, ich kann nicht sagen, es ist ein dicker Hund. Worauf war das gemünzt? Der dicke Hund liegt darin, dass man anderen Wissenschaftlern, Einzeldisziplinen gegenübertritt und behauptet, sie kämen ohne die eigenen vorbereitenden logischen Zurechtbiegungen der Welt, des eigenen Denkens und so weiter nicht zurecht. Und gleichzeitig weigert man sich, an deren immanenten wissenschaftlichen Bemühungen teilzunehmen. Ein Beispiel. Ein Sprachwissenschaftler hat das Problem, dass er einen Text edieren muss, dass er gewisse neue, vorkommende, bisher noch nicht gefundene Formen, syntaktischen Wendungen und so weiter erklären muss. Das war die alte Sprachwissenschaft, die hat sowas noch gemacht, im Gegensatz zur neuen. Jetzt kommt ein Wissenschaftstheoretiker daher und sagt, nicht, du hast hier bei der Edition einen Fehler gemacht. Ich helfe dir dabei, das ist nämlich so aufzulösen und ich kann dir überhaupt die und die Sache erklären, sondern er sagt, du beherrschst überhaupt das Denken nicht und ich liefere dir die passenden logischen und sprachlichen Kategorien. Dieser Hund bezieht sich darauf, ohne an der Wissenschaft, wie sie wirklich läuft, teilnehmen, sei es kritisch oder positiv, teilnehmen zu wollen, trennen sich diese Leute von der Wissenschaft und sagen, sie werden selber mit ihren Konstruktionen über Logik und Sprache das prinzipielle Mittel, die Voraussetzung aller Wissenschaft. Und da sage ich, das ist ein dicker Hund. Ja. Merkst du nicht, dass das Argument einigermaßen gegen die hier inzwischen analysierten Zitate abfällt? Wer zuerst sagt, er würde die Logik für die ganze Menschheit stiften und sich hinterher noch um Kooperation bemüht, der ist doch noch nicht einmal ein Unwissenschaftler, der ist doch noch ein Heuchler dazu. Wieso? Der beteiligt sich an doch keiner Einzeldisziplin. Ach so, auch. Das ist ja auch. Darüber habe ich nicht geredet. Über das habe ich überhaupt nicht geredet. Ja. Ja. Gut, dann vertagen wir die Kontroverse um 4 Zitate, okay? Dann vertagen wir die Kontroverse, ich möchte sie aber nochmal aufnehmen, um 4 Zitate. Nochmal mein Vorwurf zusammengefasst, damit der nicht im Unklaren ist. Der dicke Hund, wo ich meine, hier findet ein seltsamer Angriff auf die Wissenschaft statt, ist der, dass ich Leute, ohne sich an der Wissenschaft zu beteiligen, zu den Erfindern, zu den Beherrschern, der Denkgesetze aufschwingen, sagen, sie hätten in Logik und sprachlicher Mittel in dieser Branche etwas zu leisten, ohne dass die anderen Wissenschaften nicht auskämen. So, zwischen uns beiden hat es noch kein einziges gegeben. Wir verstehen uns laufend. Ja, und? Was hat das mit Wissenschaft zu tun? Was hat denn das mit Wissenschaft zu tun, dass manchmal zwei Leute zueinander sagen, du, das habe ich nicht so gemeint. Das möchte ich jetzt mal noch hören. Wir haben keine Niveauprobleme. Ich sag gleich wieder, ja, aber um provokativ zu sein. Das ist ein dicker Hund. Zwei logische Grundfehler. Jetzt lese mal nach dem Doppelpunkt genau weiter, wo die logischen Grundfehler sein sollen. Eine zu enge Bindung an die Form der traditionellen Sprachen und eine Unklarheit über die logische Leistung des Denkens. Machen wir hier Schluss. Der Vorwurf heißt bei nichts Geringeres als: Die Sprache ist kein taugliches Mittel des Denkens und jeder, der sich zu eng an sie bindet, macht Fehler, und zwar notgedrungen. Das Erste, das schiebe ich jetzt auf. Und das Zweite ist, die anderen Wissenschaften, also hier die metaphysischen Theorien und in den Fragestellungen, jetzt erstmal die Metaphysik wird hier kritisiert, die hat sich eines Vergehens schuldig gemacht, das heißt, die wissen überhaupt nicht über die logische Leistung des Denkens. Der Vorwurf, damit keiner den missversteht, heißt, man muss über die logische Leistung des Denkens Bescheid wissen, damit man Wissenschaft treiben kann, damit man denken kann. Und das ist schon ein wenig ein Irrsinn, übrigens ein 200 Jahre alter Irrsinn. Wenn einer, nochmal zum alten Beispiel zu kommen, als Linguist oder als Ökonom, sich Denken einer Sache zuwendet, eben seinen Gegenständen, der eine der Grammatik, und irgendwelchen Unterabteilungen davon, der andere Ware, Wert, Preis und so Zeug. Und er fängt an, darüber nachzudenken, ob er der Leistung des Denkens eigentlich mächtig sei. Dann wird er nie mehr in seinem Leben entweder über die Sprache oder über die Ökonomie etwas herausbekommen. Er bezweifelt doch überhaupt seine Fähigkeit, etwas herauszubekommen. Gibt aber vor, er würde nur um der besseren Vorbereitung auf sein eigentliches Handwerk willen, anfangen, über das Denken nachzudenken. Pass auf, das wäre überhaupt nicht gut. Du siehst zum Beispiel hier leibhaftig jemanden vor dir, der über die Gedanken anderer Leute sich Gedanken macht. Die sind ein wirklicher Gegenstand. Ich sage aber zu niemandem hier, man sollte sich mal über das Denken unterhalten. Es gibt doch Gedanken. Ja, aber das ist eine blöde Empfehlung. Vorhin warst du korrekter. Da hast du mich darum gebeten, einen Irrtum zu revidieren. Einen, den ich begangen haben soll, deiner Meinung nach. Aber jetzt über das Denken überhaupt nachzudenken, wozu soll das führen? Sage mir einen Fehler in meinen bisherigen Ausführungen. Nenn mir den Vorwurf. Wirst du immer eine anständige Antwort kriegen. Wenn du aber sagst, der Mensch sollte mal wieder nachdenken, über was er sich denkt, so, dann merkst du, dass du ein Wissenschaftstheoretiker bist, aber noch nicht einmal ein normaler von dieser Sorte hier, ein Grundlagenwissenschaftler. Da bist doch du dafür zuständig. Nein, das geht schlechterdings nicht. Dasselbe Problem, Disziplin in der Wissenschaft ist bestenfalls eine Metapher. Wofür steht sie? Die Gedanken sollen stimmen, die einer vorträgt. Als solche Metapher akzeptiere ich sie sofort. Nochmals, um zu sagen, inwieweit ich sofort darauf eingehe und wann es nicht mehr geht. Der Anwurf, ich mache hier eine Rede. Gut, mache ich sie halt. Recht und schlecht, ja? Du sagst aber nicht, das und das an der Rede ist falsch, sondern du sagst, einer, der eine Rede hält, soll doch immer drüber nachdenken, was er denkt. Merkst du, was das für ein Anspruch ist? Dann halt doch du auch die Klappe, wenn du das mir schon verbietest. Na also, dann kann ich aber während der Äußerung des Gedankens, den ich gerade über einen Stoff mache, der hier vorliegt, kann ich nicht über das Problem nachdenken, ob mein Denken vielleicht nicht denkenswert ist. Wenn ich das Zweitere tun würde, dann könnte ich überhaupt keinen Gedanken über keinen Gegenstand mehr zu Werke bringen. Ich sag's anders, du löst eigentlich die ganze Veranstaltung, noch bevor sie zum Schluss gekommen ist, auf. Du machst einfach den ganzen Witz, ich habe einen Witz für den Schluss vorbereitet. Jetzt machst du den vorweg. Nämlich, dass die ganze Wissenschaftstheorie eine einzige Veranstaltung ist, um jeden konkret wissenschaftlich denkenden, forschenden, sich um irgendetwas kümmernden Menschen seine Kompetenz zu bestreiten. Das machst du jetzt mittendrin offensiv gegen mich. Ich möchte mal wissen, mit welcher Einsicht du das begründest. Was ich zeigen kann, ist, wie es die Wissenschaftstheorie eben an diesen paar Beispielen hier, an diesen Zitaten, was Schulhäupter der ganzen Schule haben verlauten lassen, da kann ich zeigen, wie sie drauf kommen, welche Denkfehler sie machen. Aber ich würde mich nie getrauen, zum Beispiel zu sagen, die Wissenschaftstheoretiker sollten mal besser überlegen, was sie denken. Ich sage ihnen was ganz anderes. Ich sage ihnen, ihre Gedanken, die sie zu Papier bringen, die sie auch mündlich äußern und schriftlich sowieso seit 30, 40 Jahren, diese Gedanken sind nicht in Ordnung. Das ist was ganz anderes wie ein prinzipieller Aufruf zur Selbstrelativierung. Dieser Aufruf zur Selbstrelativierung ist halt, man soll sich über nichts sicher sein. Man soll nicht behaupten, man wüsste über irgendetwas Bescheid. Das ist ein Angriff auf Wissenschaft. Und zwar ein Angriff an Wissenschaft, auf Wissenschaft, der sich jeglichen Nachweises eines Fehlers, eines Mankos enthält, der gerade darauf verzichtet, irgendeinem Ökonomen, Soziologen und so weiter einen Fehler nachzuweisen, ihm auch hilfreich zur Seite zu stehen bei der Erforschung von irgendetwas. Es ist eine Gemeinheit, führe ich mal an moralischer Kategorie ein, deswegen, weil sie als wissenschaftliches Argument in der Wissenschaft auftritt. Nicht sonst, die Gemeinheit ist nicht übermäßig groß, die Gemeinde der Wissenschaftstheoretiker ist sehr klein. Trotzdem, die Gemeinheit besteht darin, sich in den Gestus des problematisierenden Wissenschaftlers hineinzusteigern und von dem aus zu behaupten, es ginge nichts Genaues nicht im Denken. Und das hast du jetzt schon vorweggenommen, dass das Resultat dieser ganzen Sache ist. Jetzt muss ich ja mal die vier Zitate machen, um dir zu zeigen, wie überhaupt problematisiert und relativiert wird. Nein. Da ist eins von Lorenzen, da ist eins von Frege dabei, da ist eins von Carnap dabei, da ist eins, ich sag's immer dazu. Kann man lässig, erstens, ich mach's kenntlich. Zweitens, ich sagte auch die Seitenzahlen, wenn sie mir noch einfallen. Drittens, aber eine Frage. Ändern sich die Argumente dadurch, dass du weißt, wer sie hingeschrieben hat? So. Merkst du mal, wie du übers Denken nachdenkst? Ja, unter Umständen eine ganz unterschiedliche, vielleicht Horizont. Horizont ist ein Naturphänomen. Nochmal die Metaphorik dieses ganzen Gewäsches über, wer hat einen Denkhorizont? Hier steht ein Argument, jetzt nehme ich einmal wirklich das Zitat 3. In den metaphysischen Theorien und schon in den Fragestellungen habe ich schon vorgelesen. Der Vorwurf ist, nicht richtig reflektiert über Sprache und Denken. Deswegen haben sie was falsch gemacht. Die gewöhnliche Sprache steht jetzt hier. Verwendet zum Beispiel dieselbe Wortform, das Substantiv, sowohl für Dinge, Apfel, wie für Eigenschaften, Härte, Beziehungen, Freundschaft, Vorgänge, Schlaf. Dadurch verleitet sie zu einer dinghaften Auffassung funktionaler Begriffe. Hypostasierung, Substantialisierung. Es lassen sich zahlreiche ähnliche Beispiele von Irreführungen durch die Sprache angeben, die für die Philosophie ebenso verhängnisvoll gewesen sind. Bitte ich dich jetzt wirklich aufzumerken, von polemischen Standpunkt, den du angeschnitten hast, jetzt aus. Ich habe nur ein einziges Argument gegen diese ganzen Ausführungen hier. Inwiefern behauptet der, dass die Sprache ihn irregeführt hat, obwohl er gleichzeitig als einer auftritt, der sich gar nicht irrenführen lässt? Er kann immer noch einen Apfel vom Schlaf, von Härte und von Freundschaft unterscheiden. Aha. Der hat dich gewöhnlich leicht, doch hast du schon mal den Apfel mit einem Vorgang verwechselt. Nein, nur unter Wissenschaftstheoretikern. Das ist ja alles unehrlich, was du erzählst. Du kennst dich doch in Sprache nicht aus, mach mir doch nicht sowas vor, das ganze Gelaber, sprachliche Gewöhnungen, wenn du wollen was über Sprache erzählen willst, nimm das Argument hier, das ich angegriffen habe, ich habe nichts darüber hinaus gesagt, aber auch nichts drunter habe ich gesagt. Ich sage, der Wissenschaftstheoretiker tritt als einer auf, der sagt, die grammatische Form, die eine Einbildung der Logik in die Sprache, in ihre Gesetze ist, Substantiv, nennt er wörtlich beim Namen, die grammatische Form Substantiv, leitet die Leute irre, sodass sie zwischen Dingen, Beziehungen, Eigenschaften und Vorgängen nicht mehr unterscheiden können. Jetzt sage ich nur eins, wie kann denn der das bloß, wenn die Sprache die Menschen daran hindert, wenn sie sie in die Irre führt, wo hat er denn das her? Es ist also ein falsches Argument von vorn bis hinten. Der Wissenschaftstheoretiker merkt immer alle Fallstricke der Sprache. Aber den anderen Leuten wirft er immer vor, dass sie sich mit der Sprache hinten und vorn nicht auskennen. Ja, sie können sie noch nicht einmal gerecht benutzen. Und da sage ich, das ist eine Kritik an ihm. Wie kommt er denn da drauf? Er kann es doch unterscheiden. Übrigens, die Kategorie des Substantivums, könnte ich das jetzt positiv ausführen, in der Grammatik. Und das haben die alten Grammatiker noch gemacht, also die normalen Sprachwissenschaftler, die noch nicht Chomsky gemacht haben und sowas. Die haben noch erzählt, was ein Substantivum ist, eben eine grammatische Form, und haben die logischen Charakteristika derselben ermittelt. Und da ist denen nie in den Sinn gekommen, zu behaupten, die grammatische Form wäre eine einzige Irrtumsquelle für den Menschen. Dass ein Apfel nicht mehr von einem Vorgang unterscheiden kann. Glaubt denn das irgendwie jemand? Ja, der Wissenschaftstheoretiker glaubt. Ich will es anders ausdrücken. Die Arroganz von vorhin setzt sich hier fort, dass ich hier eine anmaß und hängt der Sprache, von der er gar nichts wissen will, einen Mangel nach dem anderen an. Das sagt einfach, die ist nicht tauglich fürs Denken. Und dann wird er noch ganz lustig und sagen, es lassen sich zahlreiche ähnliche Beispiele. Das Komische ist bloß, dass wenn es Zweideutigkeiten, drei oder sieben Deutigkeiten im sprachlichen Ausdruck in der einen oder anderen Sprache geben mag, das Komische ist immer, dass jemand, der drüber redet, sie schon als solche entdeckt hat, also die Sprache ihn gar nicht daran gehindert hat, das aufzuschlüsseln. Nehmen wir das nächste Frege-Zitat. Was der als Forderung an die Sprache stellt, das ist der berühmte Gottlob Frege. Die Sprache aber erweist sich als mangelhaft, wenn es sich darum handelt, das Denken vor Fehlern zu bewahren. Nur diesen Satz. Merkt ihr, was das für ein Anspruch ist? Zu sagen, die Sprache, die ich spreche, die soll mich gleich auch noch vor Denkfehlern bewahren. Oder sie soll so gebaut sein, dass ich nichts mehr Verqueres denken kann. Das ist ein Ideal. Das ist ganz verrückt. Das ist gleichzeitig Entschuldigung aller Fehler, die im Denken begangen werden, mit dem Argument, die Sprache wäre dafür verantwortlich, weil sie eben nicht sauber, nicht eindeutig und so weiter ist. Das ist die Entschuldigungsvariante. Die andere Variante ist die Sprache leistet überhaupt nicht das, was man von ihr zu verlangen hätte. Weiß der Teufel aus welchem Grund, aber was man zu verlangen hätte. Sie soll einen doch vor Irrtümern bewahren. Das ist das Verlangen. Man soll nicht mehr Blödsinn reden können. Man soll nicht mehr Falsches denken können, bloß weil man einer Sprache mächtig ist. Ich stehe in einer philosophischen Diskussion 1980. Komm, das ist halt das Hausungsargument, will ich dir damit bedeuten. Kann ich da nichts mit anfangen? Ich kenne mich da nicht aus. Metaphysik, Deutschstimmen, ich weiß alles nicht, was das ist. Ach komm, da geh her, da ist ein. Komm. Das geht doch, ja? Das geht von jedem Platz im Saal her, komm. Da ungeheuerlich. Danke sehr. Nein, das will ich sowieso nicht. Na, Rudi, da brauchst du keine Angst haben, ich benutze das nicht. Ich überlasse gern den anderen die stärkeren Waffen. Was ist jetzt? Ja. Ich brauche nicht. Also nochmal mein Einwand. Der Einwand ist der. Ich behaupte nicht viel, aber immerhin das. Merkst du, dass der Frege einen interessanten, nämlich falschen Angriff auf die Sprache lanciert? Jetzt sagst du als Antwort nicht, der Angriff ist richtig, oder der ist falsch, oder mein Argument stimmt nicht, oder es stimmt. Wenn du sagst, der Frege war 1890, merkst du, wie langweilig das ist? Weil du würdest doch auch nicht das Argument für mich ins Feld führen lassen, dass ich 1980 bin. Ja. Das geht doch nicht. Merkst du, dass das unwissenschaftlich ist? Dass es nichts zur Sache beiträgt? Ob es jetzt unwissenschaftlich ist, kann ich nicht beurteilen, aber eins kann ich sagen, dass ich, für eine Einsicht, die mir was gebracht hat, so in meiner Auseinandersetzung mit dem Marx gelernt hat, dass bestimmte Generalisierungen nicht möglich sind, weil man den Gegenstand des Gedankens in seiner zeitlichen und historischen Dimension sehen muss. Und wenn also der Frege von die Sprache spricht, dann muss ich mich fragen, welche Sprache steht vor seinen Augen, genauso wie ich mich fragen muss, wenn ein Adam Smith eine nationalökonomische Theorie entwickelt, welche realen Produktionsverhältnisse er vor seinen Augen stehen hatte. Und das sollte euch doch als Marxisten wirklich nichts Neues sein. Aber ich kann das doch nicht nur auf die Ökonomie anwenden, sondern ich muss das auf alle Ereignisse, alle kulturellen Phänomene anwenden. Und dazu gehört eben auch die Wissenschaft und ihre Entwicklung, dazu gehört eben auch das, was ein Denker um 1890 in meinetwegen seiner Begriffsschrift, ich weiß nicht, aus welcher du das herausgeholt hast, geschrieben hat. Ich muss doch den Kontext, in dem Gedanken entwickelt worden sind, mitsehen, um begreifen zu können, was daran ich jetzt noch schadlos für unsere Erkenntnisgewinnung herausholen kann und was durch die historischen Verhältnisse überholt ist. Ja, aber du bist, glaube ich, etwas zu früh eingestiegen mit diesem historischen Argument. Es ist für sich schon falsch, meine ich, aber ich würde nicht drauf rumreiten. Ich würde mal dir raten, lies mal weiter. Erstens hat der Frege nicht gesagt, die Sprache von 1890, aber er weiß sich als mangelhaft, sondern die Sprache. Und dann bringt er ein Beispiel, und da bitte ich dich mal zu vergleichen, ob das vielleicht nicht auch deine Sprache von 1980 ist. Es geht nämlich weiter. Sie genügt schon der ersten Anforderung nicht, die man in dieser Hinsicht an sie stellen muss, der eindeutig zu sein. Am gefährlichsten sind die Fälle, in denen die Bedeutungen des Wortes nur wenig verschieden sind, die leisen und doch nicht gleichgültigen Schwankungen. Von vielen Beispielen mag nur eine durchgehende Erscheinung hier erwähnt werden. Dasselbe Wort dient zur Bezeichnung eines Begriffes und eines einzelnen unter diesen fallenden Gegenstandes. Überhaupt ist kein Unterschied zwischen Begriff und Einzelnen ausgeprägt. Das Pferd kann ein Einzelwesen, es kann auch die Art bezeichnen, wie in dem Satze, das Pferd ist ein pflanzenfressendes Tier. Pferd kann endlich einen Begriff bedeuten, wie in dem Satze, dies ist ein Pferd. Die Sprache ist nicht in der Weise durch logische Gesetze beherrscht, dass die Befolgung der Grammatik schon die formale Richtigkeit der Gedankenbewegung verbürge. Die Formen, in denen das Folgern ausgedrückt wird, sind so vielfältige, so lose und dehnbare, dass sich leichte Voraussetzungen unbemerkt durchschleichen können, die dann bei der Aufzählung der notwendigen Bedingungen für die Gültigkeit des Schlusssatzes übergangen werden. Jetzt merkt einmal, wie schwach das Argument mit 1890 wird. Der Frege bringt ein Beispiel auch noch für seinen Einwand gegen die Tauglichkeit der Sprache, dafür Sicherheit im Gedanken zu vermitteln. Das Beispiel müsstest sogar du zugeben, auch wenn es heute nicht mehr viel Gäuel gibt, dass es durchaus auch noch der Sprache, der Hochsprache von heute zu eigen ist. Also es geht hier nicht um historische Qualitäten der Sprache. Und wenn, will ich auch noch was prinzipiell sagen. Es ist ein Unterschied zu sagen, man muss die Sprache historisch betrachten. Einer wissenschaftlichen Einstellung der Sprache gegenüber zu sagen, man betrachtet sie, so wie sie ist, und findet ihren historischen Charakter raus. Also, es sitzt ein Slavist hier. Der merkt schon, wenn er sich einen Text anguckt, ob er mit einem altrussischen oder mit einem Dostojewski-Text zu tun hat. Das merkt er aber durchs Angucken und nicht dadurch, dass er vorher die Brille aufsetzt und sagt, das betrachten wir jetzt mal historisch. Da merkt er doch gar nichts, da weiß er doch auch gar nichts über die Sachverhalte. Noch zum Frege zurück. Er behauptet doch, dass für das Schließen, was eine authentische Form des Denkens ist und sein soll, auch nach Auffassung der Wissenschaftstheorie, dass für das Schließen die Sprache absolut mangelhaft ist. Sie führt in die Irre, heißt die eine Formulierung, sie ist nicht eindeutig, es gibt Mehrdeutigkeiten, dafür der Begriff Einzelnes, Allgemeines, Besonderes und so Zeug kommt bei Frege vor. Das Komische ist auch hier wieder, dass ich eigentlich nur ein Argument habe. Woher weiß er das? Wenn die Sprache das tatsächlich verbergen sollte, dann hätte es auch doch der nicht merken können. Um ganz mal positiv zu werden, jeder, der mal ernsthaft sich mit Grammatik irgendeiner indogermanischen Sprache befasst hat, weiß, dass all diese Sprachen logische Mittel ausgebildet haben, um Einzelheit, Allgemeinheit und Besonderheit voneinander zu scheiden. Der Artikel, der bestimmte als auch der unbestimmte, spielt da eine große Rolle. Sprachen, die auf den Artikel verzichten, sage ich jetzt mal, haben andere Mittel dafür, um Bestimmtheit, Unbestimmtheit und Allgemeinheit zum Ausdruck zu bringen. Alle vermögen es. Und der Mann kommt daher und sagt, weil das Wort als Einzelnes fährt halt, hier in seinem Beispiel, weil das noch keine Auskunft gibt über, wie ist es denn jetzt, Gattungswesen oder sonst wie gemeint, ist überhaupt die Sprache ein mangelhaftes Ding, ein mangelhaftes Mittel fürs Denken. Dabei hat auch er sogar bemerkt, dass sich Voraussetzungen in den Aussagen und Schlussfolgerungen, Prämissen und Zwischenschlüssen und so weiter durchgeschlichen haben. Mein Argument heißt also, es ist komisch, wie sich die formalen Logiker da herstellen oder die Wissenschaftstheoretiker. Sie sagen, allen Leuten bietet die Sprache, die sie benutzen und die, von der sie keine rechte Ahnung haben, eine einzige Quelle von Gefahren fürs Denken. Aber ich merke, möchte bloß wissen, wie er das merkt, ohne dass ihm die Sprache das auch erlaubt. Ich merke, dass ich hier eine Voraussetzung durchgeschlichen habe, dass hier eine Zweideutigkeit war und so weiter. Offenbar ist die Sprache in ihren Leistungen, das ist aber nur als Andeutung jetzt gemeint, viel weiter als diese Leute. Die erlaubt ihnen sogar nämlich noch die Äquivokationen zu entdecken. Der Schluss aus dem heißt, erst in der modernen symbolischen Logik, fünftens, gelingt es, die erforderliche Schärfe der Begriffsdefinitionen und Aussagen zu gewinnen und den intuitiven Schlussprozess des gewöhnlichen Denkens zu formalisieren, das heißt in eine strenge, durch den Zeichenmechanismus automatisch kontrollierte Form zu bringen. Das ist ein Riesenhammer. Er sagt, es gibt in der symbolischen Logik allerdings die Rettung gegen diese Mängel, die ich behauptet habe. Welcher Art sind sie? Man hat ein neues Zeichensystem, das deswegen Sicherheit bietet, weil es den Denkprozess automatisch kontrolliert. Es erlaubt keine Fehlschlüsse mehr. Und auch hier, auch um des Fortgangs der Argumente willen, keine weitere Bemerkung mehr dazu. Nur aufmerksam machen drauf möchte ich, das ist interessant. Es sagen Leute, sie hätten einen Vorwurf gegen die Sprache zu machen. Befassen sich weiter gar nicht mit ihr, als dass sie sagen, sie bietet mancherlei Fallstricke, behaupten aber gleichzeitig, sie hätten die Fallstricke bemerkt, was ein Indiz dafür ist, dass die Sprache eben keine Fallstricke in sich birgt. Sie haben es ja gemerkt. Und dann sagen sie, sie hätten überhaupt eine Erfindung anzubieten fürs Denken der anderen Leute und machen eine formale Logik, also eine logische Syntax. Das ist das sechste Zitat, ist von Carnap. Logische Syntax im weitesten Sinne ist dasselbe wie Aufstellung und Behandlung von Kalkülen. Nur weil die Sprachen die wichtigsten Beispiele für Kalküle sind, pflegt man meist nur Sprachen syntaktisch zu untersuchen. In den meisten Kalkülen, auch solchen, die nicht Sprachen im eigentlichen Sinne sind, sind die Elemente Schreibfiguren. Der Terminus Zeichen soll hier nur so viel heißen wie Figur. Es wird nicht etwa vorausgesetzt, dass ein solches Zeichen eine Bedeutung hat oder etwas bezeichnet. Worin besteht die Leistung jetzt? Was hat er denn jetzt gebracht? Er hat gesagt, er weiß, einen formalen Mechanismus zu konstruieren, der die Mängel der Sprache überwindet. Und das Erste, was er über seinen formalen Mechanismus sagt, ist, dass es keine Sprache nicht ist. Hat keine Bedeutung, bezeichnet nichts. Ja, das sind doch raffinierte Denker, oder? Er sagt, ein Formalismus ist ein Kalkül. Man kennt Kalkül aus der Mathematik oder aus was weiß ich woher. Und der Witz an denen ist, dass sie gerade nicht wie die Sprache mit ihren Wörtern als erster Zeicheneinheit, mit der funktionalen Untergliederung der Laute zur Unterscheidung der Wortgebilde, dass sie etwas bezeichnet, eine Vorstellung über die wirkliche Welt unterscheidet. Das sagt er nicht. Nein, der Vorzug seines Konstrukts liegt gerade darin, dass es nichts mehr bedeutet und nichts mehr bezeichnet wird. Man könnte hier sagen, aha, Fehler auf die Seite legen. Wird natürlich ein formaler Logiker nicht machen, jetzt wird erst richtig heiß. Jetzt geht's los, jetzt geht's um die Konstruktion von so einem Gebilde. Ich will noch etwas dazu sagen, obwohl es selbstverständlich ist. Das Denken dieser ganzen Disziplin, Wissenschaftstheorie, drückt sich wie jedes andere Denken und wie auch hier vorgeführt, im ganz normalen deutschen, englischen, russischen oder polnischen, es gibt eine wichtige polnische Schule, Sätzen aus. Das Komische ist, dass die auf die Sprache für die Vorführung ihrer Notwendigkeiten oder der von ihnen für wichtig gehaltenen Sachen immerzu auf die Sprache vertrauen. Nehmt die bisher vorgelesenen und kommentierten und bestrittenen 6 Zitate. Da sind die ganz sicher, die Sprache bringt. Denkt mit, was sie sagen. Was kommt raus? Sie haben einen Vorwurf gegen die Sprache, leistet keine Sicherheit im Denken, sie machen eine künstliche Sprache. Logische Syntax, ein Kalkül. Das mag ja ein lustiges Denken werden, was sich mit Hilfe dieser konstruierten Sprache einstellt. Darüber gehen jetzt die nächsten Zitate und die mache ich jetzt ganz zack, zack und schnell durch, weil es wirklich ein paar einfache Schlüsse sind. Ein Schulbeispiel 7 eines formallogischen Schlusses, der aus, einige Menschen sind Philosophen und alle Philosophen sind Weise, auf einige Menschen sind Weise schließt, heißt dabei formal, weil die Gültigkeit dieses Schlusses nur von der Form der in ihm vorkommenden Aussagen abhängt. Dagegen nicht von ihrem Stoffe, dem Inhalt der Aussagen. Insbesondere nicht von der Wahrheit oder Falschheit dieser Aussagen. Ist lustig. Hier kreuzt sich das Argument des Wissenschaftstheoretikers mit seinem Beispiel. Der will explizit sagen, dass Philosophen nicht unbedingt weise zu sein brauchen. Es kommt ja auf den Inhalt gar nicht an. Schließend ist inhaltslos und dann formal und dann auch korrekt und gesichert ist das Urteil. Ich kann es aufs erste Zitat rückbezogen nennen. Was die Wissenschaftstheoretiker eigentlich in ihrer Polemik gegen Sprache als Mittel des Denkens einwenden, überhaupt anbringen, ist nur ein Argument. Logik, Schließen, Denken überhaupt, ist zu trennen von Objektivität, also vom Bezug des Denkens auf irgendeine Sache, die da erklärt wird. Und nur wenn man es trennt von dieser Objektivität, dann ist es formal und automatisch durch eine Zeichenreihe unter Kontrolle zu bringen. Das ist aber ein Wahnwitz dahingehend, dass ich dann sage, Denken ohne Gegenstand allein ist einer automatischen Kontrolle mächtig. Denken mit Gegenstand ist dagegen immer eine unsichere Sache. Das ist das, was sie den normalen Wissenschaftlern zur Last legen. Das ist immer nichts Genaues. Da stimmt die heißt jetzt, jetzt haben wir einen formallogischen Schluss, den bitte ich aber nochmal zu bedenken. Der heißt normalerweise, ne, immer, der Ding ist sterblich, alle Menschen sind sterblich, also ist er sterblich. Das ist Bekanntes. Also der eine, alle Menschen sind sterblich, der Ding, der Platon oder der Aristoteles ist ein Mensch, also ist er sterblich. Oder umgekehrt. Dazu hat Hegel wirklich das Richtige bemerkt. Da ist hinten und vorn kein Schluss zwischen dem ersten, zweiten und dritten Satz. Alles steht schon im ersten. Also, es ist äußerst langweilig, mache ich es mal vorsichtig, zu sagen. Also, ich heiße Karl. Alle Menschen sind sterblich, Karl ist ein Mensch. Ja, was ist er denn jetzt? Spannung stellt sich ein. Ist doch idiotisch. Wo ist denn da ein Schluss? Im ersten Satz ist doch schon alles gesagt. Wenn ich den Schluss jetzt an einem anderen vorführe, an Peter oder an irgendjemand, wird es genauso langweilig, weil ja im ersten Satz schon steht, alle Menschen sind sterblich. Wo gibt es denn da noch was zu schließen, wenn ich dann eine Einzelheit aus der Allgemeinheit Mensch rausnehme? Das führt aber diese Wissenschaft hier als Schluss vor. Die muss eine eigenartige Vorstellung vom Schließen haben und das sagt sie auch. Achtens, in der Aussagenlogik werden sprachliche Ausdrücke untersucht, mit denen sich aus gegebenen Sätzen neue, komplexere Sätze erzeugen lassen. Man hat also die Geschichte mit der Sprache so ernst genommen in dieser Disziplin, dass man sagt, es ist gar keine Frage des Denkens mehr, richtige Schließen, Wahrheit und so weiter, sondern es ist eine Satze von Ausdrücken, von Sätzen. Auf den Inhalt kommt es ja schon seit der Zeichenreihe logische Syntax und so sowieso nicht mehr an. Was habe ich denn jetzt eigentlich hin erzählt? Ja, in der Aussagenlogik, so heißt das Ding dann, werden sprachliche Ausdrücke untersucht. Jetzt könnte ich einen Witz machen. Oder noch an. Wäre aber billig, weil sie selber machen die besten Witze. Das sind Leute, die wollen der ganzen Welt in Wissenschaft sich andienen. Sie wollen sich zum unentbehrlichen Grundlagenwissenschaftler hermachen. Nehmt das Zitat neunmal ernst. Ein Ausdruck, mit dem wir aus einem gegebenen Satz einen neuen Satz erzeugen können, ist das Wort nicht. Wir können zum Beispiel aus dem Satz Friedel singt gern die Verneinung dieses Satzes den Satz Friedel singt nicht gern bilden. Nochmal, man kann Sätze bilden. Das als Aussage, als relevante Aussage über wie geht Wissenschaft, wie geht sie sicher falsch, wie geht sie sicher besser. Also das ist Wissenschaftstheorie, so nennen sie sich auch noch und sagt, die Frage der Wahrheit, die Frage des richtigen Schließens in der Wissenschaft, die entscheidet sich an so Sachen, ob ich aus einem Satz einen anderen bilde. Man kann ganz verrückte Sätze bilden. Das weiß ein jeder. Da sagen die, es kommt bloß darauf an, ob die korrekt nach unseren Regeln gebildet sind. Was hat denn das mit Erkennen zu tun? Mit Aussagen über irgendwas in der Welt, dass ich sage, ich kann einen Satz verneinen? Unter welchen Bedingungen? Wird dann ganz großspurig gefragt, ist ein verneinter Satz wahr bzw. falsch? Ein verneinter Satz nicht A, heißt das zeigen, ist falsch. Wenn der unverneinte Satz A wahr ist, Ei. Der verneinte Satz ist wahr, wenn der unverneinte Satz falsch ist. Das sind tiefe Einsichten. Und zwar deswegen, weil das Schöne an dieser Wahrheitstheorie darin besteht, dass es auch im Inhalt des Gesagten eben nicht mehr ankommt. Nicht mehr jetzt im Verhältnis zu unserem Referat zum Gang der Argumente, aber auch im Verhältnis zum Aufbau aller Lehrbücher in die Einführung in die formale Logik und sonst was. Ja, es stimmt. Man kann Sätze bilden. Man kann auch aus alten Sätzen durch Verneinung neue bilden. Bloß, was hat es mit Wissenschaft zu tun? Stell euch mal einen Literaturwissenschaftler vor, der soll Goethes Faust untersuchen. Dann sagt er, Goethe Faust ist ein großes Kunstwerk. Ach, die Wissenschaftstheorie sagt, man kann ein neuer Satz machen mit nicht. Goethes Faust ist nicht ein so sehr großes Kunstwerk. Das wäre vielleicht der Wissenschaft. Die wäre noch schlimmer als die Existente. Es geht aber hier immer mit wuchtigen Vokabeln zu. Nicht, dass du denkst, die haben ja durchaus ein Pathos der Wahrheit drauf. Die Leute sagen, Wahrheit, das ist überhaupt das A und O von Wissenschaft, haben es aber formalisiert. Logik ist die eine Sache, um die kümmern wir uns und da geht es hart zu und fest und sicher, aber getrennt von aller Objektivität. Das kann man auch so sagen, getrennt von jeglichen Inhalt des Denkens. Zitat 11 ist eine kleine Wahrheitstafel, die allereinfachste, die in allen Logikbüchern angewandt wird. Verwenden wir W als Abkürzung für wahr und F als Abkürzung für falsch. Übrigens, da will ich auch noch was dazu sagen. Das ist einer der großen Bluffs dieser Disziplin. Die sogenannte Formalisierung. Die hat nichts damit zu tun, was in der Mathematik üblich ist. Quantitäten, ihre Funktionen, ihre Beziehungen, die Rechenoperationen mit Zeichen hinzuschreiben. Die wollen alle gedacht sein, die Rechenoperationen. Wenn da ein Integralzeichen steht oder ein Bruchstich oder was es immer sein soll, da ist ein Gedanke mit einem Symbol ausgedrückt dafür, mit einem Zeichen für sich steht da. Da weiß einer, der es gelernt hat, aha, diese Operation ist hier verlangt, ist hier erforderlich, stimmt oder stimmt nicht, das kann er nachrechnen. Wenn es ein Beweis ist, ein mathematischer Beweis, also theoretische Mathematik, kann er sagen, wie kommt er da drauf, wie kommt er hier auf die Notwendigkeit des Integrals oder des Differentials, warum will er hier einen Grenzwert, warum will er hier die Stetigkeit der Kurve und lauter so Zeug. Das ist alles Wissenschaft. Aber hier, da geht es zu, ein verneinender Satz nicht auf. Also, stell euch mal vor, die Geschichte mit dem Faust vorhin. Man kann natürlich auch einmal ein Urteil, ein positives über eine Sache vorbereiten und kann sagen, die Bundesrepublik ist doch kein Schlaraffenland. Aber merkt ihr, dass da jeder normale Mensch drauf wartet, ja was will er denn jetzt sagen über die Bundesrepublik? Lauter negative Urteile zu fällen, da sagt doch jeder, was will er denn eigentlich? Da kann ich auch sagen, Russisch ist nicht Englisch. Die Chinesen sind nicht größer als 1,60. Immer negative Urteile. Man wartet auf die positive Charakterisierung. Das ist aber einem Wissenschaftstheoretiker, der Inhalt der Aussage, welche Bestimmungen gebe ich einem Gegenstand, welche behaupte ich an ihm gefunden zu haben, die sind ihm scheißegal. Er sagt, wichtig ist nur eins, wahr, falsch, das schließt sich aus, unabhängig vom Inhalt. Also kommt er auf die vier dünnen logischen Partikel und nicht oder und noch eine andere. Nehmen wir die Wahrheitstafel. A und nicht A steht drüber. Jetzt macht er eine extra Zeichnung dafür, eine Tabelle, um jeden hinterletzten Blödel, der die vorigen Argumente vielleicht nicht beachtet haben sollte oder sonst wem, klar zu machen. Schau mal in die Liste rein. A, wenn das wahr ist, jetzt muss er rüber, dann ist bei nicht A falsch. Umgekehrt. Und das Ganze nennt er Wahrheitswert. Die Erfindung ist von Wittgenstein gleichzeitig mit einem anderen erfunden worden, aber ist wurscht. Der Wahnsinn ist, unter dem Pathos, uns geht es darum, zu ermitteln, was wahr und falsch ist, wird der Formalismus bis in die Abkürzungen hinein als überhaupt Exaktheit im Denken vorgespiegelt. Der Formalismus ist doch hier nur, dass er für seinen falschen Gedanken ein Zeichen gefunden hat. Mehr ist es doch nicht. Man kann für falsche Gedanken ebenso Zeichen, Kürzungen, Abkürzungen, Symbole hinschreiben wie für richtige. Zweitens, da wird es wieder lustig. Im Folgenden wollen wir einige weitere Ausdrücke der Umgangssprache betrachten, mit denen wir aus Sätzen neue komplexe Sätze bilden können. Wiederum das Argument, kann man denn nicht in der Umgangssprache noch das Modell der künstlichen, dann Sicherheit verleihenden Sprache finden? Ja, kann man. Es gibt Mittel, neue Sätze zu bilden. Also einfach neue Sätze aus irgendetwas zu bilden, als ob das mit Erkennen, Denken und Wissenschaft was zu tun hat. Das kann ich ja gleich mich am Biertisch setzen, da werden ständig neue Sätze gebildet. Aber deswegen ist noch lange keine Wissenschaft der Fall. Also man kann, ebenso wie für die Verneinung, wollen wir diese Ausdrücke logisch normieren. Das heißt, nach Bedingungen suchen, die angeben, wie der Wahrheitswert des komplexen Satzes von den Wahrheitswerten der Teilsätze abhängt. Mit Hilfe des Wortes und, man muss ja mal den Gedanken durchspielen, lässt sich aus zwei Sätzen ein neuer Satz erzeugen. Potzblitz. Man kann zum Beispiel aus den beiden Sätzen Fritz schläft und Fritz schnarcht den Satz Fritz schläft und Fritz schnarcht erzeugen. Warum wird denn das so doof an einem bestimmten Punkt? Die Doofheit kommt daher, also weil es so lächerlich ist, und übrigens aus jedem Logikbuch, damit keiner mit der doofen Kritik kommt, ja? Aus jedem Logikbuch heißt es Carnap, Wittgenstein, Stegenmüller. Ich habe sie alle in der Tasche für einen Ernstfall, ja? Finde ich diese Idiotien. Was ist denn das Komische dran? Ja, weil der Gebrauch des Beispiels aus der normalen Sprache, in der wir denken, unmittelbar offenkundig macht, dass natürlich die Sprache nie und nimmer für uns Mittel der Ableitung solcher verrückten Sätze ist. Normalerweise machen wir mit der Sprache etwas mehr. Wir denken nämlich tatsächlich mit ihr. Und wenn es nur falsche Gedanken sind oder wenn es nur interessierte Gedanken sind, vielleicht will man auch mal eine Frau bequatschen, aber da sind es immerhin noch Gedanken, die man ihr nahelegt. Hier aber ist ja die Abwesenheit des Gedankens der ganze Witz. Der Ton liegt auf der Konjunktion und es ist betont, dass dieses und eine enorme Leistung zustande bringt, nämlich einen neuen Satz vermag es zu bilden. Und jetzt kommt ein Bekenntnis. Und da sage ich wenig dazu, außer hier ist eben das Selbstbewusstsein dieser ganzen Disziplin der formalen Logik von ihr ausgesprochen. Das Zitat ist 13 von Carnap, Logische Syntax der Sprache, 14 von Reichenbach. Das Buch heißt Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie, glaube ich. Der wesentliche Charakter der logischen Deduktion, das heißt des Schlusses von einem Satz SI auf den einen L implizierten Satz SJ. L impliziert heißt in der Sprache impliziert. Das heißt also, ist eine Kurzfassung für, wenn ich die sprachlichen Zeichen normiert habe, die Kunstsprache geschaffen habe, den logischen Kalkül, dann folgen innerhalb dieser Sprache Bildungsregeln für neue Sätze. Die erlasse ich, dann habe ich aber auch Sicherheit, dann kann ich keinen Fehler mehr machen. Allerdings ist es inhaltslos. Über das Inhaltslose reden Sie jetzt selber. Selbstbekennen besteht darin, dass der Gehalt von SJ in dem von SI enthalten ist. Logische Deduktion kann somit niemals zu neuer Erkenntnis über die Welt führen. Durch ein logisches Verfahren kann niemals Gehalt gewonnen werden. Es lustig ist, dass er hier Gehalt sagt und nicht Wissen. Aber es kommt. Um faktische Erkenntnis zu gewinnen, ist somit stets ein nicht logisches Verfahren nötig. Das ist also die vorhin erwähnte Trennung von Logik und Objektivität, also dass man sich überhaupt mit etwas in der Welt befasst, wenn man denkt. Wenn man die Dinge, die man erfahren hat, als Vorstellungen in sich aufgenommen hat, ihre Zusammenhänge bedenkt, aus dem, was man eben erfahren hat, heraus. Das Denken, dem wird hier seine Objektivität in dem banalen Sache bestritten, nicht in seiner Richtigkeit, sondern überhaupt, es soll überhaupt keinen Gegenstand haben. Insofern ist es sicheres Denken, korrekt angewandte formale Logik, aber insofern ist es auch Unwissen. Ist es auch Nichtdenken, Nichtwissen. Also nochmal drauf, faktische Erkenntnis steht hier dafür. Um faktische Erkenntnis zu gewinnen, ist somit stets nicht logisches Verfahren nötig. Das sehen wir auch, wenn wir die Sätze betrachten, deren Wahrheit die Logik feststellen kann. Also die L-Waren, also die in der Sprache, in der konstruierten Sprache waren. Ein L-wahrer Satz schließt keine Möglichkeit aus, sein Gehalt ist daher leer. Sag's mal anders. In der formalen Logik gibt es immer wieder Beispiele. Entweder ist Cäsar ein Tyrann oder er ist keiner. Es dient zur Veranschaulichung der logischen Partikel, Konjunktion oder Disjunktion und sowas. So werden die Sätze immer eingebracht. Es oder ist eine Disjunktion, sagt man da. Sie haben sehr vielfach ausgedrückt. Dann wird gesagt, dieser Satz ist immer wahr, weil er ja die eine Aussage, unabhängig von ihrem Inhalt und ihrem Wahrheitsgehalt, und die andere Aussage, nämlich die Negation der einen, mit oder verbindet, sodass eines von beiden ja wohl zutrifft, keine Möglichkeit, wie es hier heißt, ist ausgeschlossen, also ist der Satz immer wahr. Da merkt man, wenn die über Wahrheit diskutieren, diskutieren sie nie über Wissen, diskutieren sie nie über Denken und über Erkenntnis. Denn das ist ein ganz abgetrennter, ganz, wie sagt man, exklusive Angelegenheit, formale Wahrheit heißt es. Was es ist, wird hier noch erläutert werden. Das Komische ist nur, dass bei uns immer die Leute in der Wirtschaft so sagen, ach, Gräde, Gubbel auf Mist, bleibt das Wetter oder es ändert sich, oder ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das war aber der Spaß, dass man nichts Genaues, nichts weiß. Also noch der normalste Mensch hat bei einer Disjunktion dieser Art den Witz raus, dass es Nichtwissen zum Ausdruck bringt, wenn einer sich überhaupt mal dazu herbeilässt, so eine Disjunktion zu formulieren. Also stellt euch einmal vor, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Es gibt ja da wirklich einiges drin. Aber wenn einer so ankäme und würde sagen, ja, die deutsche Sprache ist entweder schwere Sprache oder nicht. Oder die Objektsätze im Englischen sind entweder. Oder bei der Ökonomie. Ja, der Preis ist entweder durch die Konkurrenz bestimmt oder auch nicht. Merkt ihr, was das heißt? Jeder weiß, das sind Aussagen, die ja fast mit Absicht so formuliert sind, dass man merkt, der sie ausspricht, drückt sein entweder überhaupt oder vorläufiges Nichtwissen aus. Und jetzt kommt die formale Logik und sagt, überhaupt, das sind die allergenauesten Sätze. Da haben wir überhaupt eine Sicherheit in diesem Felde. Ja, wenn der Inhalt weg ist und man kann sich nur an die Zeichenreihe halten und mit und oder nicht und so weiter neue Sätze bilden, neue Aussagen konstruieren. Übrigens, die heißen in der Logik selber natürlich nicht Fritz schläft, sondern da geht es Klammer rum. Also, um vorstellen zu machen. Noch die Legitimation holen will, um zu zeigen, ja, die Sprache, mit der kann man eben neue Dinge bilden. Da kommen nur noch Zeichen vor. Also zum Beispiel, bei Stiegenmüller, ein wunderhübsches Beispiel. Der Mensch geht auf die Straße und sieht ein schwarzer Katz. Dann sagt er, ja, vielleicht man. Das heißt nicht, dass er sagen will, die Wissenschaft soll sich mit schwarzen Katzen befassen. Der meint was ganz anderes. Der will aus dem gewöhnlichen Vorstellungsbereich die Plausibilität seiner Trennung von allem Inhalt des Gedachtens machen. Also, es gibt einen Existenzialoperator. Als Wenn zum Beispiel einer sagt, ich habe eine schwarze Katze gesehen, dann meint er eigentlich nicht mehr und nicht weniger als, es existiert ein X, von dem man sagen kann, dass es eine Katze sei. Und es hat die Eigenschaft Y, nämlich sie ist schwarz. Also da wird die banalste Funktion unserer normalen Grammatik, Subjekt, Prädikat, wo eines als Gegenstand des Urteils existiert, vorstellig gemacht wird und das andere die Bestimmtheit des Urteils ausdrückt. Dieses Zeug wird runtergebracht. Also die ganze wirkliche positive Leistung der Sprache, die entdecken ja nur negative Leistungen der Sprache, die Leute. Das wird runtergebracht auf so, ich sage ja nur, existiert X, F und Y. Das hat natürlich mit Logik nichts zu tun, sondern die Logik dieses Verfahrens, könnte man sagen, besteht darin, inhaltslose Logik, und das ist halt Unlogik, zum Programm zu erheben, mit dem Anspruch auf Sicherheit. Nehmen wir mal noch das 14. Zitat vom Reichenbach dazu. Logische Notwendigkeit und Leerheit gehören zusammen und geben der Logik ihren analytischen und tautologischen Charakter. Das wissen die, nicht dass der denkt, das will ich ihnen unterschieben. Das ist halt, das wissen die. Alle rein logischen Aussagen sind Tautologien, wie das oben genannte Beispiel. Sie sagen nichts und teilen uns ebenso viel oder so wenig wie die Tautologie, morgen wird es entweder regnen oder nicht regnen. Das ist also der Abgesang, den die hier machen. Am Anfang, denk mal dran zurück. Anmaßung, habe ich gesagt, ist, sie sind Hilfsmittel der Wissenschaft. Sie wollen nicht mehr Königin, als Philosophen Königin aller Wissenschaften sein, sondern sie lehren die Leute den richtigen Umgang mit Sprache und Gedanken. Und jetzt sind sie so weit und sagen, sie haben überhaupt mit ihren Methoden gar kein Wissen. Aber exakt sind sie furchtbar. Deswegen noch das 15. und 16. Beispiel, wo es um was geht, was eigentlich jeder von seinem normalen Denkverständnis her unbedingt der Logik zurechnet. Also da wird sicher keiner zweifeln, das gehört in die Logik. Es geht um einen Schluss, um eine Implikation. Das erste ist ein Beispiel für eine Wahrheitstafel. Wieder die Inhalte der verschiedenen Sätze, einer heißt A, einer B, sind wurscht. Es wird nur dem einen Satz A und dem anderen ein Wahrheitswert zugerechnet. Der wird mal festgelegt. Und für den Fall gibt es ganz harte Konsequenzen für die Kombination A impliziert B. Dieses Hufeisen da, es ist impliziert B. Unten in einem anderen Zitat ist ein Pfeil das Zeichen für Implikation. Jetzt denkt jeder, ja, worauf kommt es jetzt eigentlich an? Implikation. Ist es sowas, wie man so gewohnt ist? Also, Beschleunigung steht in einem gewissen Verhältnis zur Masse. Die Physik sagt uns das zumindest. Die positive Staatswissenschaft sagt uns, dass ein Gewaltverhältnis, das auf dem freien Willen beruht, eine ganz eigentümliche Verlaufsform der Zustimmung zur Ausübung der Gewalt braucht. Demokratie, meine ich da. Das sind Schlüsse. An sowas denken die hier nicht. Ich könnte noch drei andere Beispiele bringen, vielleicht tut es hinterher noch Not. Also es gibt Schlüsse, wo man sagt, aus der einen Aussage, aber da denkt man immer an ihren Inhalt. Folgere ich etwas, was durchaus neues, positives Wissen über die bedachte Sache ist. Jetzt kommt es auf den Witz in Zitat 16 an. Für den Satzoperator, das ist es. Also Implikation, schon erstmals kaputt gemacht, das ist keine gedankliche Operation. Die heißt, ich folgere Schluss. Ich erschließe aus dem Inhalt des einen Satzes den des nächsten. Wobei Satz eigentlich immer Gedanke heißt, Urteil. Für den Satzoperator gibt es in der Umgangssprache kein direktes Äquivalent. Gibt es nicht. Mangel der Umgangssprache ist hier wieder mal auf der Tagesordnung. Zwar besteht eine gewisse Analogie zwischen A impliziert B und dem Satz, wenn A, dann B. Während aber der Ausdruck, wenn, dann, eine inhaltliche Beziehung der Folge, sei sie logischer, mathematischer oder naturwissenschaftlicher Art ausdrückt, gilt das für die Implikation nicht. Vergleichen wir die Sätze. 2 und 2 ist 4, impliziert, der Mars ist ein Planet. Zweitens, wenn 2 und 2 4 ist, dann ist der Mars ein Planet. Drittens, 2 und 2 ist 5, impliziert, der Mars ist kein Planet. Viertens, 2 und 2 ist 5, impliziert, der Mars ist ein Planet. Die Erläuterung noch dazu, die aber schon eigentlich raus ist. Die Luft ist schon raus bei dem ganzen Witz hier. Die inhaltsvolle Implikation, also wirklich Folgerung eines Gedankens aus einem vorhergehenden, die ist ja erledigt, gerade um deren Beseitigung geht es ihm. Naja, jetzt sagt es noch ausführlich. Leute, bei formaler Logik kommt es nicht darauf an, dass ich etwas aus einem Gedanken schließe und damit neues Wissen über die Welt zutage fördere. Genau das Gegenteil, die Trennung vom Inhalt, ist der ganze Witz. Schau doch mal die Beispiele an. Ein bezahlter Wissenschaftler mit 50 Jahren oder mit 30 oder mit 40 kommt ernsthaft raus, erwachsenen Menschen das vorzulegen. Wenn 2 und 2 4 ist, dann ist der Mars ein Planet. Also wo jeder merkt, die Inhaltslosigkeit verbietet mir überhaupt, und so gut beherrscht normalerweise jeder seine Sprache, verbietet mir überhaupt den Gebrauch des Wenn-Dann. Ich weiß ja um die inhaltliche Beziehungslosigkeit bei der Teilsätze Bescheid. Da sagt er, ja, das ist eben der große Unterschied zwischen der Logik und der formalen Logik. Es geht sogar noch weiter. Mathematik und Naturwissenschaft, die schließt er auch noch aus. Es ist nicht logisch, nicht mathematisch, nur noch naturwissenschaftlich in dem Vorgelesenen, meine ich. Das ist halt was ganz extra, das ist formal logisch. Und da geht es anders zu. Da ist zum Beispiel der Satz 1 ist eine sinnvolle und wahre Implikation. Der Satz 2 hingegen ist falsch, denn zwischen der mathematischen Aussage 2 und 2 ist 4 und der astronomischen Aussage, der Mars ist ein Planet, besteht keine Beziehung einer inhaltlichen Folge. Ferner ist die Implikation A impliziert B schon immer dann wahr, wenn der Vordersatz A falsch ist oder der Hintersatz B wahr ist. Hat jeder? Da ist es wurscht, was vorn oder hinten steht, will er sagen. Aus einer, wie heißt es, ex falso, quod libet sequitur, heißt einer der Hauptsprüche dieser Disziplin. Das heißt, aus etwas Falschem kann ich alles Mögliche ableiten. Der Satz unterstellt aber die ganzen Dogmen dieser Wissenschaft. Denn aus etwas Falschem weiß jeder, der noch Wissenschaft treibt, der wirklich inhaltsvolle Schlüsse zieht, dass er wieder Falsches draus schließt. Aus einer falschen Annahme, aus einem falsch gefällten Urteil, da begehen mir Irrwege. Nein, sagen die, aus Falschen kann man sowieso alles schließen. Warum? Weil es mit dem Inhalt der Prämisse, mit dem Inhalt des ersten Urteils, das unter Wenn subsumiert ist, sowieso nichts zu tun hat. Es ist halt rein formale Logik. Die Trennung vom Inhalt ist okay. Der Abschied vom Denken ist endgültig gemacht. Also, der Unterschied zum wirklichen Denken, spricht er hier aus im 16er Zitat, ist, dass es im wirklichen Denken Schlussfolgerungen gibt. Und die sind inhaltlicher Art. In der formalen Logik aber, wo der Inhalt draußen ist, hat es nichts miteinander zu tun. Also kann zum Beispiel der falsche Vordersatz noch jedes Mal für den ganzen Satz, für die Kombination A impliziert B, zu einer Wahrheit führen. Da merkt man halt, Wahrheit hat nichts mit objektiver Erkenntnis und mit Wissenschaft zu tun. Bei Stiegenmüller liest sich das so. 17. Dasselbe Thema. Die Konstruktion von, der Pfeil ist dasselbe wie oben die Schleife. Von Pfeil als Zeichen für eine Wahrheitsfunktion zwingt uns das erste Mal, einen gewissen willkürlichen Eingriff in die Alltagssprache vorzunehmen. Auch da bitte ich wieder das Augenmerk drauf zu lenken. Der Mensch, die denken, ja, die denken wie die Säu. Das ist ein Zwang zur Willkür, den der hier behauptet. Merkt einer den Widerspruch wenigstens. Das zwingt mich zur willkürlichen Maßnahme. Das ist Idiotie. Das ist überhaupt keine Ahnung von, was Sprache ist oder sonst was. Nein, er hätte eigentlich sagen müssen, mein Wille, so eine Implikation ohne Inhalt zu konstruieren, zwingt mich von der Sprache und ihren Gesetzen und ihren in die Grammatik eingebildeten logischen Kategorien Abstand zu nehmen. Aber das ist dann ist es umgekehrt, meine Willkür bemüßigt mich dahingehend. Herr Tochter, die Konstruktion zwingt mich zur Willkür. Ja, so wird hier gedacht. Das sind die Leute, die anderen das exakte Denken beibringen wollen, die sich als Vorschüler des vernünftigen Denkens gerieren, die wie er vorhin hinten, ja, zu sagen, du musst doch einmal denken, wie dein Denken geht, aufführen. Das sind also die Leute, die ohne am zu helfen bei irgendeinem Gedanken, die ohne an Fehler zu beseitigen, die ohne einzusteigen in das ohnehin schwierige Geschäft Wissenschaft zu treiben, jeden Wissenschaftler anflaumen und von ihm verlangen, er solle erstens einmal sich selber relativieren, zweitens am besten das mit einer Kunstsprache machen, dann ist er nämlich bei ihrer Mafia dabei, bei ihrer speziellen Disziplin. Und drittens soll er mal aufpassen, dass er sehr tolerant wird. Dass er nicht immer beim Denken behauptet, es wäre was, was er gerade denkt. Und das ist ja vorhin auch schon geschehen. Ich nehme gleich das Zitat 20 vorweg und will dann lieber die Diskussion wieder eröffnen. Wo es komischer ist, dass einer, das ist wieder Stegenmüller, die Verwandtschaft dieser exakten Philosophie mit der ganzen übrigen Metaphysik, die ein interessanter Hinweis darauf, dass diese Leute, wenn man ihnen argumentativ begegnet, meinetwegen ich stehe jetzt hier, andere hockt unten, umgekehrt, dass dann immer Gewalt im Verzuge wäre. Dass also das Ideal der Gewalt in der Welt, die Toleranz, also in der Welt gibt es Gegensätze, die Leute tun sich einiges an. Sie müssen sich einiges gefallen lassen, insbesondere von den höchsten Instanzen, die es auf der Welt gibt. Dass also dann das Ideal zu diesem Gewaltzustand heißt Toleranz. Setze dich nicht rücksichtslos auf Kosten anderer durch. Dieses Ideal ist die Umkehrung der Realität, die immerhin so viel heißt, lass dir einiges gefallen. Dass die Wissenschaftstheorie trotz aller Umwege mit A, B, S, X und so weiter zu keinen anderen Weisheiten gelangt, ist also das Komische, wie uns Sterblichen steht ein Nicht-Tolerieren andersartiger Auffassungen nicht an. Und das ist doch seltsam. Wenn jetzt er oder irgendjemand anders eine andere Auffassung hat, dann toleriere ich die natürlich hier überhaupt nicht. Ich schimpf wie ein Rohrspatz dagegen. Und er, was macht er? Er schimpft halt retour und geht dann ins Wirtshaus und schimpft vielleicht noch 2 Stunden. Da merkt man, ist ein komischer Einfall. Von der praktischen Welt, ausgerechnet in die theoretische Auseinandersetzung, in die gedankliche Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Auffassungen und den Subjekten, die sie vertreten, das Ideal der Gewalt zu übertragen und zu sagen, hey, sei mal tolerant. Als ob ich nicht, solange ich theoretisch verfahre und nicht körperlich werde, mit jedem Gegner in der Wissenschaft äußerst schonend verfahren würde. Das ist ja noch ganz anders. Und das sind normalerweise wir, die Intoleranten innerhalb des Berings der Wissenschaft, die immer auf Stimmigkeit drängen, die immer sagen, ja spinnen ihr, die Idee lasst ihr euch einfallen, das ist ja hinten und von nichts dran, das merkt man ja, das ist ja bloß ein interessiertes Gewäsch. Den Leuten wird sehr praktisch demonstriert, dass sie dort nichts zu suchen haben. In allen möglichen Universitäten passiert sogar eine tiefe Einsicht in die Demokratie. Und die geht so. Ein paar von uns gehen hin und meckern an dem Seminarpapier oder an dem Referat oder an der Vorlesung von dem Meister rum. Und jetzt ist der Meister nicht manns genug und sagt, ich habe 40 Jahre Forschung und Lehre auf dem Buckel, jetzt werde ich die Ignoranten mal widerlegen. Sondern der ruft entweder, das ist Münchner Praxis, Hamburger Praxis und was weiß ich, ein paar Hochschulorte pflegen so. Der ruft gleich nach dem Hausel und der holt die Bullen kommen zum Hausel und dann geht's rund. Oder hier und in Bremen und in Marburg und anderen demokratischen Hochschulorten gibt's die Praxis, ja zu sagen, dann stimmen wir doch ab. Auf einmal wird die Demokratie entdeckt, um missliebige Idioten rauszuhauen. Also es wird nicht gesagt, die hauen wir jetzt raus. Nicht einmal zu dem bisschen Ehrlichkeit bringen es die Leute. Und sagen, wir sind eure Feinde. Macht nichts, schlägen wir nicht, ist blöd. Wir wollen uns aber auch nicht mit euch streiten, weil uns kommt sowieso auf das, was euch hier ankommt, dass das alles richtig und falsch oder nicht falsch ist hier im Seminar. Kommt uns nicht an, wir wollen hier unseren Schein machen und leckt uns am Arsch. Das war ja mal eine ehrliche Haltung von Studenten. Nein, da inszenieren sie ja Abstimmung, um mit dem höheren Segen der Mehrheit eben das zu machen, was sie einzig im Kopf haben. Nämlich die Verbreitung der gegenteiligen Auffassung, der Kritik und so weiter zu unterbreiten. Das ist die Realisierung des Toleranzprinzips, das ich jetzt erzähle. Umgekehrt, wie es mal so erläutern, die Wissenschaftstheorie hat sich immer mehr politisiert, jetzt nicht nur in diesen Anekdoten aus dem wirklichen Betrieb, sondern auch in sich als Schule, ist sie ja insbesondere in Erlangen berühmt geworden durch so Wahnsinnsurteile oder Sinnurteile, wie morgen früh ein Referat hier stattfindet. Wissenschaft als Lebensform. Gut, ich bin der Letzte, der irgendwie psychologische Denunziationen ausstößt oder so. Ich bin immer für Wissenschaftskritik. Aber irgendwie denke ich mir halt, die ticken doch nicht mehr richtig. Wissenschaft, wie kommt der mit dem Wörtchen als drauf? Wissenschaft als Lebensform zu sagen. Da denke ich, was denn hier nicht in Erlangen jeder, dass Wissenschaft ein theoretisches Geschäft ist, dass es sogar ein theoretisches Geschäft, eine Institution hier hat in unserer Gesellschaft, dass der Staat es unterhält, dass er sogar Richtlinien erlässt, über die richtige Weise Wissenschaft zu treiben und so weiter. Jetzt kommen die und sagen, es ist ja eine Lebensform. Jetzt sag dir doch gar nicht, woher weißt du das? Weil die Überschrift so heißt, Wissenschaft als Lebensform. Ja, kennst du denn den Vortrag schon? Du weißt doch, wie idiotisch Themen ja, ich sind, die auf ein bestimmtes Blatt Papier aufpassen müssen in einer Zeile. Pass auf. Gott nochmal, hör dir das mal den Vortrag an, dann kann man hinterher Nein. kritisieren. Nein. Aber solche Vorabkritiken sind wirklich das Formierteste, was jemand, der Wissenschaftlichkeit für sich beansprucht, Gut. Überhaupt bringen kann. Es lehne ich völlig ab, über Dinge vorab zu wissen, was sie morgen bringen. So, jetzt könnte ich da angefallen ja. tun, aber denn als Lebensform hast du überhaupt. Soll ich den Vortrag jetzt halten, der morgen gehalten wird? Jetzt muss ich wirklich einmal Gebrauch von dem Angebot machen, das du mir mit dem Mikrofon gegeben hast. Ja, er kann es natürlich ausschalten, das hat er gerade gesagt. Schalt aus. Na, ganz kurz nur, ach, ich lasse das auch sein. Das ist komisch. Also nochmal, ich sage, in der Überschrift Wissenschaft als Lebensform steckt ein wenig was drin. Da weiß ich, was der erzählt. Das glaubst du nicht. Du sagst, du bist furchtbar neugierig auf morgen früh, was der wohl erzählt. Siehst, das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin sogar so sicher über das, was er morgen erzählt, weil ich dessen Schriften kenne. Und der Übergang von Wissenschaft ist gleich, jetzt ist, ne, als Urteil wieder ausgesprochen, Dialog ist gleich Möglichkeit der Verständigung aus Vermeidung von Möglichkeit von Missverständnissen. Alles grundfalsche Aussagen über was Wissenschaft ist. Überführung von Wissenschaft in ein politisches Problem der Demokratisierung, das sich nicht wechselseitig an den Kragen gehens. Das ist Erlanger Schule. Meinst du, da hätte ich die missverstanden, die diversen Veröffentlichungen? Dass ich das jetzt, was ich kurz zusammengefasst habe, dass das die vertreten. Das hast du bloß gerade nicht gesagt. Du hast einfach bloß drum rum. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Du hast einfach bloß rum polemisiert, dass komm. Wissenschaft als Lebensform. Ja. Pass auf, ich kündige heute Teach-In an und da steht drüber auf dem Plakat Wissenschaft als Hahnenkampf. Weißt du, was ich erzähle oder nicht? Ja, es steht da brauchst du doch nicht hin auf den Vortrag. Es steht eben nicht Hahnenkampf dort. Auf jeden Fall kommt drauf an, was er sagt. Das hast du vorhin selber gesagt, an was einer dann meint. Und darauf soll man sich einlassen und müsste zunächst einmal prüfen, was daran sinnvoll ist, was daran nichts. Überflüssig ist und was möglicherweise echt falsch ist und was möglicherweise auch tatsächlich nur deiner Meinung nach falsch ist. Denn es ist ja so, dass du auch nur eine Meinung vertrittst. Ja, genau das habe ich gerade kritisiert. Du hast nichts gegen mich vermerkt, wenn du sagst, dass ich bloß ich bin. Das weiß ich auch, dass ich bloß ich bin und nicht du. Siehst du das? Ja, aber was ist denn das für eine Kritik? Das ist, ja, aber warum lässt denn den Hinweis los? Was spricht denn das ja, gegen irgendeinen Satz von mir, wenn du das sagst? Jetzt sage ich da was anderes. Und jetzt ein ganz konkretes Problem. Du hast vorhin sehr viele Lacher erzielt, von den Fortgeschrittenen hier, wie du auf dieses aus dem Zusammenhang gerissene Beispiel herausgenommen hast, über den Negator, über den Gebrauch des Negators. Das wird da an umgangssprachlichen Sätzen wird es Moment, eingeführt. Moment, entschuldige, Negator meinte das jetzt nicht. Ja? Als, das ist ein logischer Partikel ja, in der formalen Logik. Das brauchst du auch hier jetzt unter Vertrag. Das muss ich hier sagen, weil auf die Idiotien kommt so schnell nicht eine. Das ist also ein Moment im Alphabet, im Wortschatz der künstlichen Sprache für die. Das ist sehr wichtig, weil ich muss dich ja hinterher kritisieren. Also, denken die, das ist wirklich das Wort nicht. Dass jemand zur Verständigung eine Fachterminologie einführt, der dann jeder, der wenigstens mal sehen will, ob das was Vernünftiges sich dahinter verbirgt, die er sich dann auch ein bisschen aneignet, das ist noch kein Verbrechen, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich meine, man kann sich auch die Arbeit sparen, aber dann darf man nicht so tun, als könnte man mitreden. Das ist schon so, dass wenn man irgendwo teilnehmen will an irgendeinem Gespräch oder an irgendwelchen Erörterungen... Ja, ja. Gleich wieder Vorschriften, sich, ja. Dass man sich, lauter Vorschriften. Nein, das ist keine Vorschrift, das ist nur eine Empfehlung. Genauso? Ja, ja. Ja, sicher. Ich kann doch nicht, wenn ich kein Interesse habe, mich mit irgendjemandem zu unterhalten, dann werde ich mir auch gar nicht die Mühe machen, ihn zu verstehen, dass auch wenn er zum Beispiel Engländer ist oder nur gebrochen Deutsch spricht oder sowas, dann ist es mir völlig egal. Wenn er mich aber als Mensch interessiert oder wenn er in irgendeinem Lebenszusammenhang steht, der für mich lebensnotwendig ist, dann werde ich mich zu verständigen versuchen und dann werde ich wahrscheinlich auch sehen, was er mit einzelnen Begriffen und was er meint. Na, aber jetzt ganz kurz Mensch, ich zurück. Ich muss dich nochmal unterbrechen. Du hast ja jetzt den Negator eingeführt. Als Mensch. Wir unterhalten uns hier doch nicht aus Interesse an Unterhaltung, ja. Sondern um vielleicht rauszukriegen, ob da was stimmt von dem, was ich gesagt habe, aber was du sagst. Darum geht es, ist ein Streit. Also kein nur Interesse ganz kurz, an Unterhaltung. In all deinen Ausführungen und Zitaten ist das, was hier in Erlangen zur Wissenschaftstheorie getrieben wird, relativ wenig zur Sprache gekommen. Und ich möchte denen, die jetzt deine Einführung, die Gleichsetzung von Nicht und Negator mitbekommen haben, die sich vielleicht dann doch noch dafür interessieren, was das ist. Es gibt hier sogar noch eine zusätzliche Unterscheidung, nämlich das vorlogische Nicht. Aber das nur zur Information, dass das alles nicht so einfach ist. Und dass man kann ja der Meinung sein, dass da viel Unnützes gedacht wird. Der Meinung bin ich übrigens auch, aber da müssten wir weitaus umfangreicher über diese Probleme reden. Aber jetzt zu diesem Problem mit dem Lachen über die Negation. Dass das so einfach ist, dass wenn ein falscher Satz negiert wird, dass er halt dann wahr ist. Und es sieht so auf der unter 11, das war allen hier so klar und alle haben so einhellig gelacht oder viele. Alles soll man schon nicht sagen, denn darauf wir jetzt zu sprechen kommen. Es fällt mir jetzt nicht sehr leicht, so aus dem hohlen Bauch ein gutes Beispiel zu bringen. Und deswegen werden es auch nur die, die es verstehen wollen, nachvollziehen können. Die anderen werden natürlich wieder lachen, aber... Du kannst ja nicht agitieren und diffamieren gleichzeitig. Nein, ich diffamiere doch niemanden, um Gottes Willen. Das ist wahr. Rudi, das ist unheimlich dufte, dass das dich so in Spannung versetzt. Ja, also ist, wenn man sich sagt, und so einen einfachen Satz wie, er schlägt seine Frau, der ist jeden sehr einleuchtend. Jetzt können wir uns klar werden, dass wir, wenn wir diesen Satz, wenn wir das Gegenteil ausdrücken wollen, dass wir da umgangssprachlich das Wort nicht verwenden. Also, und das heißt dann, und das ist eben noch ganz klar, ganz einfach, er schlägt seine Frau nicht. Oder anders, es trifft nicht zu, dass er seine Frau schlägt. Das ist nicht dasselbe übrigens. Ja, meinst du, dass dir jeder hier ohne weiteres aus Einsicht zustimmen wird, dass das nicht dasselbe ist, weil er das Problem erkannt hat, das dich dazu bewegt? Das zweite ist ein Problem der Wissenschaftstheorie, das wollte Wie ich bitte? Sagen, damit sei ich nicht enttäuscht. Das zweite machen die Wissenschaftstheoretiker draus. Ja. du hast jetzt nur die Wissenschaftstheorie pauschal angegriffen. Ja, hau dir sie jetzt die alte oder was nicht? Was ich jetzt. Trau dich doch mal! Was ich jetzt nur sagen will, auch da müsstest du auseinanderhalten, dass es nicht die Wissenschaftstheorie gibt, sondern dass du hier Leute in einen Topf geschmissen haben, die gerade in bestimmten Positionen, die auch hier zur Debatte gestanden sind, 96 Stunden und 44 Bücher reden müssen, sich energisch widersprechen und Schwierigkeiten haben. Das wird auch von keinem von denen in Abrede gestellt. Wenn du da dich mit dem Gegenstand wirklich selbst befassen willst und Beiträge bringst, die denen weiterhelfen, das, was du nämlich forderst, dass die mit den Fachwissenschaften tun sollen, dann werden die dir sicher sehr dankbar sein. Aber jetzt zu der Weiterführung. Ich habe Alternative dazu angegeben. Entweder wir kritisieren die Fehler, das ist auch eine Hilfe, wir beseitigen sie. Hör mal, zur Weiterführung des Problems mit dem Negator. Ich möchte jetzt erst zur Pointe kommen. Also auf dieser einfachen Ebene ist es, so wie du es dargestellt hast, sehr, sehr locker und triftig, Lacher herzustellen, nämlich ein falscher Satz, also angenommen, das ist jetzt falsch, dass er es auflegt, und es wird negiert, der ist dann wahr. Aber wie ist es denn, wenn du sagst, nicht mehr so wie vorhin, das war das mit dem alle machen dies oder jenes, ja, und dann ist es doch ganz klar, dass der Peter das auch macht, weil der gehört doch zu alle. Wie ist denn das jetzt bei eurer Verneinung? Ja, das muss ich schon selber auflösen. Wenn in dem einfachen Satz so eine Allbehauptung mit dabei ist und wenn die dann verneint wird, was ziehst du denn dann für Schlüsse draus? Überhaupt keine, pass auf, gebe ich dir schnelle Antwort. So kommt es mir auch manchmal vor. Wenn du jetzt sagst, alle hier drin sind auf meiner Seite, dann ist überhaupt kein Problem bei dem Satz. Ich meine auch, dass das keine wissenschaftliche Erkenntnis ist. Sondern entweder sind sie alle auf meiner Seite oder nicht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das hat aber nichts mit Wissenschaft und Wahrheit und Falschheit zu tun. Sondern das hat höchstens was mit zu tun, ob ich eine Tatsache nenne oder eine Lüge erzähle über den Zustand hier des Gremiums. Aber damit ist alles weg. Das hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun. Merkt ihr nicht, dass die ganze Wissenschaftstheorie durch die Verwechslung von Gedanke, Urteil, Schluss und Satz, Aussage, das ist die zweite Abteilung, die macht die Wissenschaftstheorie draus, also durch das Rausboxen des gedanklichen Inhalts, die ganze Wissenschaft und ihr Fortkommen an so saudummen Sätzen wie deinen diskutiert. Also was, ich kenne wissenschaftstheoretische Schriften, da steht drin, Tommy hat einen Schnupfen, wie verifizieren wir den Gedanken? Wo ist denn da ein Gedanken? Das ist ein ausgemachter Schmarrn, was du jetzt da daherbringst. Du hast das selber ein Beispiel gesagt. Weil du den Fehler begehst, die Wissenschaftstheorie und ihren Gegenstand in eins zu setzen mit dem Gegenstand einer Unterabteilung, die sich nur und ausschließlich der logischen Mittel vergewissert, die sie selbst verwendet. Das ist ein ganz grobe Unklarheit und unwissenschaftliche Denkweise, um in deiner Terminologie zu reden, wenn du die Wissenschaftstheorie tatsächlich in Einsatz mit der Selbstvergewisserung der logischen Mittel, die man im nachprüfbaren Reden verwendet. Ich finde es aber nie ganz lauter, was du erzählst. Erstens, ich habe nie behauptet, dass ich mehr widerlegt habe, als ich versucht zu widerlegen habe. Ich habe nie gesagt, hier habe ich jetzt den Ricardo widerlegt. Na, die Sachen, die Argumente sind mir aus der Wissenschaftstheorie vertraut. Und zwar aus der Abteilung formale Logik. So steht es auch auf dem Plakat. Ich wäre ja ein blöder Hund, wenn ich sage, jetzt hätte ich die Soziologie widerlegt. Habe ich nicht. Die Behauptung lautet ganz anders. Diese Argumente, ein paar sind ja übrigens vom Lorenzen hier, ja? Fast alle. Zitate, meine ich. Die Argumente, die hier stehen, finde ich beim Lorenzen lässig. Ich glaube, ein paar nicht, aber das mit der Implikation zum Beispiel finde ich bei ihm. Und also die zentralen Fehler des Formalismus finde ich alle in seinem Göschenband schon allein. Ja? Da macht er mal keine Gedanken, die sage ich da auch lässig her. Aber nur das, was hier zur Sprache gekommen ist, soll angegriffen worden sein, nichts anderes. Also du brauchst dich ja gar nicht auf die Fersen zu stellen und zu sagen, aber du hast doch die Erlanger Schule nicht widerlegt. Ich habe nur einen Anhang gemacht und habe gesagt, es gibt im Toleranzprinzip bei den formalen Logikern den Übergang zum allgemeinen Wissenschaftstheoretiker, von dem der Erlanger Konstruktivismus eine Abteilung ist. Jetzt lese ich da mal einen Satz vor, ein paar Sätze, nur dass dich daran erinnerst, was ich wirklich über die behauptet habe. Ich komme mir vor, wie in der Bibelstunde. Nein, ich habe nur behauptet, die machen den Übergang, die bewusste Verwechslung von Theorie und Praxis. Also die Hineinbringung des Gewaltideals. Toleranz muss geübt werden in die Wissenschaft. Wissenschaft als Lebensform, Wissenschaft als Verkehrsform zur Vermeidung von missglückten Dialogen. Lauter so Purzelbäume, ja, alles negativ. Das verstehst du natürlich nicht. Wissenschaft ist Verhinderung von Missverständnissen, die mit der Sprache immer unterwegs sind. Merkst du, dass wer das denkt, nie und nimmer Wissenschaft treibt in seinem Leben? Nein, die sagen ja nicht, Wissenschaft ist, sondern sie sagen, es ist so traurig auf der Welt, dass es sogar schon sich anbietet, es zu einer Aufgabe wissenschaftlicher Überlegungen zu machen über die Möglichkeiten des der Verirrungen, der Missverständnisse zu machen, was übrigens der Marx mit dem Wahnfetischismus-Kapitel auch gemacht hat. Nein, pass auf. Da handelt es sich um Verirrungen. Ja, pass auf, ich sage das mal anders. Vielleicht ist es wirklich ein Missverständnis, wie du immer meinst, dass so viel auf Missverständnisse zurückgeht. Es hat der Jürgen Mittelstraß, der ja irgendwie hierher gehört, denke ich mir so, ne? Der hat ein Buch betitelt, das sind verschiedene Aufsätze. Das heißt, die Möglichkeit von Wissenschaft. Und jetzt sage ich da mal in meiner ganz dogmatischen Art, was ich schätze, dass in dem Buch steht. Es ist natürlich blöd, jetzt habe ich es auch schon gelesen, das Scheißding. Ne? Aber ich sage da mal, was das Komische ist. Dass sich Leute um die Möglichkeit von Wissenschaft besorgen, ist überhaupt der allgemeine Begriff dessen, was ich in ein paar Unterargumente ausgeführt habe. Dass Leute sagen, ja, geht denn überhaupt Wissenschaft? Und da sage ich, das ist erstens keine Hilfe bei der Durchführung von Wissenschaft. Angenommen, ich zum Beispiel, ich halte mich für einen sehr korrekten Wissenschaftler, bin zwar nicht in Amt und Würden, aber ich forsche wie der Teufel. Zum Beispiel neulich ist was über Imperialismus rausgekommen, habe ich einiges davon geschrieben. Und das ist positive Wissenschaft insofern, oder über den Staat, oder über Wissenschaft, habe ich auch schon mal was rausgelassen. Da steht dort, das verhält sich so und so. Und zwar mit dem und dem Grund. Das mache ich immer zu. Und da kommt manchmal einer drauf. Zum Beispiel von meinen Erlanger Freunden hier. Und sagt, hey, andersrum ist es. Der ruft mich an. Die kleine graue Nervensäge von der Bundespost wird eingesetzt. Dann sagt er, das ist andersrum. Na, weißt du, was ich mir dann mache? An Gedanken, ob der recht hat, und wenn er recht hat, zack, ändere ich meinen Gedanken. Ich habe nie das Problem, zu sagen, ja Peter, denk doch einmal über die Möglichkeit von Wissenschaft nach. Ja, wir wollen sie doch betreiben, wir wollen sie doch nicht in Frage stellen, sondern wir brauchen doch Wissen über die Welt. Das ist sehr schön und lobenswert, und da würde auch keiner von den sogenannten Wissenschaftstheoretikern doch hier irgendwas dagegen haben, dass du falsche Meinungen revidierst, wenn dich ein anderer darauf hinweist. Und ich glaube aber auch, dass du nicht jeden, der zu dir sagt, das ist falsch, was du sagst, nämlich mich zum Beispiel, mich nimmst du nicht an als jemand, der dich korrigieren kann. Ne? Es wäre aber schon so, dass man sich die Möglichkeit einräumt, sich gegenseitig zu korrigieren, und es könnte auch bei uns jetzt in unserem jetzigen Gespräch durchaus sein, dass wir uns am einen oder anderen Punkt schlichtweg nichts anderes als missverstanden haben, weil wir ganz bestimmte Dinge unterschiedlich zur Sprache bringen. Und da sage ich ganz einfach, das ist schade, wenn manche Leute sich bloß noch streiten, weil jeder Recht haben will, und dann kommen es gar nicht mehr zur Sache und zu dem, wo sie was tun können. Nochmal zu dem letzten Argument. Das zur Sache kommen, ja, ist ja nur für den ein Problem, der nicht bei der Sache ist. Wer sich die Frage vorlegt, geht Wissenschaft noch subtiler? Unter welchen Bedingungen ist sie denn möglich? Unter welchen dialogischen Beziehungen zwischen den Wissenschaftlersubjekten ist sie denn möglich? Und so jetzt die ganze Reihe, unter welchen demokratischen Verkehrsformen geht sie denn? Der ist auch ein Holzweg, das war mein Argument. Weil er kümmert sich ja gar nicht, der fingiert ja bloß noch seine Sorge um die Wissenschaft. Der sagt doch, es gibt Hindernisse für Wissenschaft, die sind mit Sprache mit Dialogverhältnissen und so weiter gegeben. Und jetzt mal ganz ehrlich, um einen richtigen Gedanken über irgendeine Sache zu entwickeln, bring mir irgendein Problem auf den Tisch und ich probiere es. Wenn ich es nicht schaffe, dann brauche ich halt statt 3 Minuten 2 Stunden. Nenn mir irgendein wissenschaftliches Problem. Dann versuche ich es zu lösen hier. Und das soll mir ein Hörsaal, der kreischt und gegen mich aufbegehrt und sagt, du verrückter Hund und so weiter, das soll mich daran hindern. Also ich will das richtig konkret sagen. Es ist doch die Verrücktheit, immer nach der Möglichkeit und nach den Bedingungen der Wissenschaft zu fragen. Es ist doch gerade die Form, in der ihr immer zu Abstand nehmt davon. Du hast da zum Beispiel zur formalen Logik nur das eine Urteil jetzt quält, zu meiner Kritik an der formalen Logik. Na, ich bin ja gar nicht zum Ende gekommen. Dass sie nicht das andere beinhaltet, dass sie nicht die Kritik der Erlanger war. Und jetzt merke ich plötzlich, es war sie in ihrem Schlussteil durchaus. Es ist doch eine matter Beschäftigung für eine ganze Wissenschaftler-Klicke, immer bloß Toleranz und Demokratie innerhalb des Denkens zu fordern. Was hat denn Demokratie eine Form der staatlichen Gewaltausübung? Was hat denn die beim Denken zu suchen, Mensch? Und soll ich dir das vorlesen? Jetzt ist ja, klar, also das, da stimmst du völlig überein mit dem Lorenzen, das hat er in seinem Buch Konstruktives Denken selber geschrieben. Er hat sich da über den Pluralismus und den Schaden, den er für erkenntnisorientiertes Denken anrichtet, ganz ausdrücklich geäußert. Das kann ich jedem bloß empfehlen, in dem Aufsatz Hermeneutik und noch irgendwas. Ja, und den kenne ich auch, aber merkst du nicht, dass erkenntnisorientiertes genau Denken drin, wie das, was du sagst. Da steht genau dasselbe drin. Nein. Ja, ja doch. Zumindest Nein. zu diesem Gegenstand. Ja. Sag das nochmal anders. Merkst du nicht, dass schon im Jargon die ganze wissenschaftstheoretische Haltung bei dir immer wieder rauskommt? Jetzt sagst du doch tatsächlich erkenntnisorientiertes Denken. Ja, kommt es jetzt auf die Erkenntnisse an oder auf die Haltung? Ja, was denkst du denn da jetzt da drunter? Das ist eine Haltung, die du da an den Tag legst. Wie viel Sorten Denken gibt's? Bei dir. Erkenntnisorientiertes, was gibt's denn noch? Erzähl mir doch mal was davon. Ja, ich bin doch hier nicht in der Prüfungssituation. Aber eins. Ja, eben! Aber eins. Ja, also. Ja, was ist denn die Alternative zum erkenntnisorientierten Denken? Eben das Wissenschaftstheoretische, ja? Ich würde sagen, da wird auch versucht, Erkenntnis zu gewinnen. Also erkenntnisorientiertes Denken zu sagen und dann den anderen auszusetzen und zu sagen, und was gibt's denn noch? Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist sehr durchsichtig. Ja, was da, was es noch gibt? Ich meine, es gibt falsches Denken, aber erkenntnisorientiert ist es allemal. Ja, manchmal hauen die Interessen den Leuten ein wenig den Kopf durcheinander. Ja. Du hast ein Konzept, ich mache das hier aus dem Stegreif, deswegen muss ich nochmal auf was zurückgehen. Naja, das ist schon zur Verständigung ganz sinnvoll. Deswegen muss ich zurückgehen auf ein Argument, das ich vorhin gebracht habe und das du unzureichend geklärt hast. Und zwar habe ich gesagt, dass es nicht geht, wissenschaftstheoretische Überlegungen in eins zu setzen mit den Überlegungen und der Selbstvergewisserung über die logischen Elemente vernünftigen Denkens. Dazu kann ich nur empfehlen, selbst in der logischen Propädeutik ist es schon aufgeführt, dass wenn es um Wahrheiten geht, und also um erkenntnisorientiertes Denken und dann die Wahrheitsbegriffe, die dazu zur Verfügung stehen, dass dort eben der formale Wahrheitsbegriff nur eine Unterabteilung ist, dass daneben also all diese anderen Kombinationsformen sind, die dann auch erst den Status von Behauptungen näher beschreiben lassen in ihrer Abhängigkeit von Empirie, von in sie eingehenden Schlüssen und so weiter. Also gibt es empirisch-analytische, material-synthetische und so weiter. Das sind alles Fachtermini, die man jetzt nicht voraussetzen kann, aber die in der Entwicklung der Argumentation ihren eigenen Sinn haben und über die man erst ein negatives Urteil abgeben kann oder über den Nutzen, den sie bringen für eine gesellschaftliche Geschichte, kann man da erst ein Urteil abgeben, wenn man es begriffen hat. Und ich würde sagen, solange man dies nicht begriffen hat, ist es sehr oberflächlich, einige Dinge rauszugreifen und dann Leuten, die davon nichts weiter wissen, zu sagen, das ist totale Scheiße. Gut, also wenn jemand sich wirklich Gedanken macht und zu der Überzeugung kommt, etwas ist totale Scheiße, ne, dann ist das schon ganz gut. Dann kann man versuchen, drüber zu reden und selber seinen Nutzen draus zu ziehen. Ich kann für mich allein nur sagen, da ich selber relativ kritisch früheren Studien in dieser Richtung von mir gegenüberstehe, ich habe mir eigentlich erhofft, von dir tatsächlich etwas zu bringen, was meiner Kritik in dieser Richtung auch etwas bringt, aber ich muss nur sagen, dass das nicht erfolgt ist. Pass auf, um das hier ganz polemisch abzuschließen, weil du jetzt so polemisch bist, wäre ich wieder friedlich, ne? Wie es gehört in einem Dialog. Es gibt da Formen zu diskutieren, die wir nicht beherrschen und auch nicht mehr erlernen wollen in diesem Leben. Und die hast du jetzt vorgeführt. Ich habe vorhin extra noch einmal betont, ich glaube, ich habe ein paar Grunddokumente der formalen Logik auseinandergenommen, wie sie zustande kommen und was ihr Schwächen und ihr Unsinn ist. Jetzt sagst du, aber gewisse Sachen der formalen Logik sind doch nicht dasselbe, wie was in der Bedingung des vernünftigen Argumentierens der Erlanger Schule und so weiter in solchen Lehren enthalten ist. Da sage ich da erst einmal, oh wie recht du hast, bloß warum fällt denn das ein? Erstes Argument, ja? Warum fällt denn das dann ein? Warum willst du denn ausgerechnet, dass ich über was anderes geredet habe, als ich geredet habe? Stimmt, es gäbe einen Anhaltspunkt. Das ist jetzt der zweite Hinweis. Nämlich der Schluss, den ich gemacht habe. Ja, überhaupt, es sind vom wirklichen wissenschaftlichen Tun getrennte Philosophen, die hier zu uns reden, die über die Möglichkeiten, Bedingungen, Formalismen und sonst was des Denkens handeln und Vorschriften erlassen oder vorläufige Vorschriften erlassen oder relative Vorschriften erlassen oder hypothetische erlassen, auf Zeit widerrufbar, an die man sich halten soll, können und so weiter. Sage ich, ist eine komische Beschäftigung, mit der habe ich nichts zu tun, für die habe ich auch nichts übrig, weil ich... sagst, damit befasse ich mich nicht und du stehst da vorne und redest drüber. Damit widerlegst du dich doch selbst. Ja, jetzt rede ich auch drüber ja, im Moment. Ja, eben, also, dann sag doch nicht, du befasst dich nicht damit. Du tust es doch. Und warum tust du es? Weil es doch offenbar ein Problem ist für dich. Ich bin übrigens derselben Meinung. Du hast ja noch nicht einmal einen Dialog. Deinen ersten Satz stimme ich übrigens zu. Wenn es einem kein Problem ist, dann ist es unnütz, sich mit etwas zu befassen. Ja, das Selbstverständliche versteht sich von selbst. Erst in dem Moment, wo es aufbricht, wo es eine Frage entsteht, da muss man sich damit befassen. Und es gibt halt Leute, denen ist ein bestimmter Problembereich aufgegangen, meinetwegen du. Und es gibt Leute, die haben da ein Problem gesehen und haben ihr Hirnschmalz hingewendet, um da was rauszubringen. Wie jeder weiß, ist nicht jeder geistigen Anstrengung von vornherein der höchste Erfolg sicher. Und ja, das ist einfach die Lage. Und wem sagst du jetzt das und wozu? Das möchte ich ja mal jetzt noch eine Auskunft von dir. Ohne Polemik. Also, wem sagst du immer solche Idiotien hier im Saal hin? Mir, dir, den anderen? Ja, wenn du dir so sicher bist, dass das eine Idiotie ist. Na, du stellst dich hierher und nicht jede geistige Anstrengung ist immer Erfolg beschieden. Warum willst du das sagen? Ist das ein Argument für irgendwas oder nicht? Das ist ein Argument dafür, dass jemand, der mindestens das erkannt hat, nicht mehr so eitel ist mit dem, was er sich ausdenkt. Siehste! Ja, und jetzt merkst du, dass ich die Erlanger Schule samt deiner werten Person durchaus richtig charakterisiert habe. Ich bin ja die Erlanger Schule, du. Ich bin ganz schlicht ich, ne? Und ich sage das, was ich mir denke. Aber ich kann nur eines sagen, ich habe in den Anregungen, die ich von dort bekommen habe, einiges gefunden, was mir weitergeholfen hat. Das ist schlicht alles. Na, pass auf, nochmal zurück zu dem Anhang, den ich gemacht habe. Es ist auch von der Wissenschaft separierter Kampf um den Beweis, dass Wissenschaft eine unsichere Sache ist. Das ist Wissenschaftstheorie, das ist, nimm mal das Argument auf, wenn du das nicht für richtig hältst, ist ja auch nicht wichtig. Ich sag, das habe ich an der formalen Logik, an ihren Grundargumenten nachweisen können. Das war zumindest meine Anstrengung heute Abend. Wieso kommen die drauf, habe ich immer wieder mit allen rhetorischen Figuren probiert, euch darauf hinzulenken. Wieso kommen sie da drauf, der Wissenschaft ihren Erfolg zu bestreiten, ohne ihr einerseits Fehler nachzuweisen oder andererseits positive Erkenntnisse beizufügen. Das ist das, was der Frege sagt, die Verdinglichung zum Beispiel. Du sprichst immer von dir Wissenschaft. Und du hast einmal in deinem Vortrag ein bisschen so angedeutet, welche Kriterien überhaupt wichtig sind, dass man von menschlichem Handeln, und so möchte ich nämlich reden, als einem ja, das an irgendwas, das, das Wissenschaft produziert oder wie es das jetzt sagen willst, ne? Mir fällt das jetzt auch nicht druckreif ein, aber es gibt nicht die Wissenschaft. Wenn es nämlich nur ein klassifikatorischer Ausdruck ist, dann ist auch das Wissenschaft, wo einer sich über die Aufhellung des altenglischen Stabreims im Ende des 11. Jahrhunderts oder was Gedanken macht. Ja? Also die Wissenschaft, dann, das kann man nicht von dem, was da einfach so ist, her bestimmen, sondern von was denn allem, sonst? Vor allem kann man es nicht von dem her bestimmen, dass du immer dein Denken und das, was du redest, identisch setzt mit der Wissenschaft. Und deswegen alles, was dann dein Denken angreift, schon gleich als ein Angriff gegen die Wissenschaft hier apostrophierst. Nein. Das hast du zwar nicht direkt getan, das möchte ich jetzt auch gleich sagen, gleich sondern das hast direkt. War impliziert in deinen Äußerungen. Pass auf, jetzt aber wirklich brauche ich jetzt einmal ein paar Sätze. Du hast das ganze Arsenal, ja? Ich will jetzt ohne im Ton Polemik zu machen. Danke, das ehrt mich zu sehr. In der Sache einmal die Polemik zurückgehen. Du hast jetzt das ganze Arsenal vorgeführt, wie man wissenschaftstheoretisch argumentiert, ohne an Menschen wirklich an Widerspruch, an Fehler, an Haken zur Last zu legen. Du hast gesagt, was ich alles nicht dürfte. Da ist Vorkommen Eitelkeit. Da ist Vorkommen Arroganzvorwurf. Da ist Vorkommen, du darfst zum Beispiel jetzt das letzte Argument, ist auch ganz lustig, du darfst nicht, wenn du denkst, das mit Wissenschaft gleichsetzen. Jetzt muss ich dich mal wirklich fragen, was soll ich denn mit Wissenschaft gleichsetzen? Das, was die offizielle Wissenschaft macht, da habe ich heute einen kleinen Ausschnitt davon versucht zu behandeln. Natürlich womit? Mit meinem Denken. Warum soll ich mein Denken von irgendeinem anderen sein Denken unterscheiden? Es gibt so gewisse Vorurteile, die der Mensch hat. Jetzt bekenne ich mich einmal zu einem Vorurteil. Dass ich, wenn die Leute es denken anfangen, sie sich dann garantiert nicht mehr unterscheiden. Dass da die ganzen Stimmungen, Launen, persönlichen Eigenarten, Größe der Nase und der Hüfte und so weiter keine Rolle mehr spielen. Das liegt in der Natur des Denkens. Da strengen sie ihr Hirn an, die sprechen die gleiche Sprache und selbst mir zwar, obwohl wir uns nicht riechen können, können uns streiten. Ich kann dir bloß nicht riechen, weil du so weit weg bist. Ja, siehst, du merkst also, es ist ja ein komisches Argument. Verallgemeinere nicht deinen Gedanken, war ein Hauptvorwurf jetzt ganz am Schluss von dir. Der ist lustig. Das ist halt das Toleranzprinzip offensiv ausgesprochen. Das heißt, es ist ja nur dein Gedanken, so ist dreimal bei dir heute vorgekommen, es ist ja nur dein Gedanken, dann würde ich dir aber sagen, ein anderes Verfahren einzuschlagen. Man kann nicht mit jemand streiten und die Allgemeinheit des Gedankens gleichzeitig bestreiten. Der Streit, das Moment vor Überzeugung, jemand anderen anpöbeln und sei es noch so polemisch, unterstellt immer noch, er hat dasselbe Instrumentarium zur Verfügung, ja. Er kann den Gedanken auffassen, begreifen, dann urteilen, akzeptieren oder ablehnen und Gründe finden dafür. Ja, das finde ich gut, was du gerade gesagt hast. Das geht halt nicht zusammen, wenn du sagst, erstens, die Dialogbereitschaft, das Verständnis ist die Bedingung dafür. Das ist ja gerade Gegenteil davon. Du machst ja auch laufend Verbote und Vorschriften für uns an. Du sagst ja verallgemeinert dein Denken nicht. Du hast gerade was Gutes gesagt, was unserer Verständigung durchaus dienlich sein kann. Nein, ich bin doch nicht auf Verständigung aus. Ich bin auf Wahrheit aus, ausnahmsweise. Naja, da streiten sich halt viele drum. Und das sind nicht die Dümmsten, die sich fragen, wie weit Wahrheit nicht irgendwas mit Verständigung zu tun hat, ne? Wenn du das natürlich ich sag dir eins, überhaupt nichts hat's mit Verständigung zu tun. Ich relativiere doch mich nicht an dich, genauso wie umgekehrt du das nicht magst, Mensch. Sei das nicht so heuchlerisch. Du relativierst dich doch alle an dem Verständigungsprozess hier. Du hast jetzt gerade einen Satz gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Da kann ich nur fragen, ist dieser Satz wahr? Ja, der ist wahr. Die Hauptsache, du weißt es. Na siehst, statt dass da jetzt Argumente gegen und alle, die an dich glauben, ne? Du weißt es und alle, die an dich glauben. Aber du kannst dir doch nicht sicher sein, dass irgendein anderer nur dadurch, dass du es apodiktisch behauptest, auch das annimmt, was du da jetzt vorträgst. Das siehst du, wie wenig es von Verständigung abhängt. Du bist selbst weiter, als du redest, denn du hast vorhin gesagt, wie ich nach deiner Wissenschaft gefragt habe, hast du gesagt, diese Art hältst du doch nicht für angemessen, so ungefähr, du würdest ein anderes Verfahren vorschlagen. Und ich glaube, das ist, doch, das hast du vorhin gesagt. Kannst du mal einen Moment zuhören noch? Hast du es nicht so gemeint? Du hast jetzt eine halbe Stunde mit mir diskutiert. Welcher deiner Urteile sind Urteile über irgendwas in der Welt, sei es über Wissenschaft oder über sonst was? Und hast du irgendeine Erkenntnis hier überhaupt zum Besten geben wollen oder hast du einer gegeben? Jetzt gib mir mal eine ehrliche Antwort drauf. Oder hast du bloß Erkenntnis, Wahrheit, überhaupt Urteile, Kritik und so weiter, hast du das bloß madig machen wollen als eine überaus von Grund auf fragwürdige Sache? Welche deiner ganzen Sprüche hältst du für ein Urteil über was Objektives in der Welt? Sag mal eins davon. Nur ein Beispiel genügt mir schon. Dann erkläre ich dir mal, wie du diskutierst und was ihr vor Schule hier ausgebildet habt. Ja, ich habe keine Schule ausgebildet, entschuldige. Doch, du bist überhaupt der Spitzenkönner, du gibst da keine Antwort mehr. Du fickst da den Streit um irgendeine Sache, um einen Streitpunkt nicht mehr aus. Du sagst, so kann man doch nicht streiten. Ich will nicht streiten. Nein, ich streite schon, wenn es drauf ankommt. Ich hau auch eine rein, wenn er mich dazu zwingt. So ist das nicht. Also wenn du meinst, dass das die Quintessenz von allem wäre, dass man sich nicht wehrt, dann ist das falsch. Aber was ich gemacht habe, ist schlicht das, du hast uns vorhin angeboten, also nicht direkt empfohlen, so würde ich es nicht sagen, aber du hast allen angeboten, wenn irgendwas falsch ist, was du sagst, dann soll halt einer sagen. Und hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Hast du heute einen Satz überhaupt über die formale Logik erzählt, Bursch? Hast du über den Gegenstand überhaupt ein Urteil gefällt heute Abend? Oder hast du bloß diskutiert um der Verständigung willen? Ich wollte vorhin deinen blödsinnigen Lacherfolg über die Negation eines falschen Satzes, der hier nur im Zusammenhang mit einfachen Sätzen gebildet ist, den wollte ich etwas in Frage stellen, indem ich gesagt habe, dass halt solche logischen Probleme auch vorkommen, wenn in solchen Sätzen ist immer noch kein Urteil über die formale Logik. Wenn es mit Allsätzen zu tun hat, also mit Allgemeinheitsbehauptungen, und dass dann die Geschichte problematischer wird, darauf wollte ich nur hinweisen, und ich habe damit gerechnet, dass Freund, du eigentlich... Komm jetzt schnell aus, weil du doch alle die Bücher gelesen hast. Ich sage dazu dir auch nicht, wenn man noch was anderes hinzunimmt, wird es problematischer, als du bisher behauptest. Stimmt das, was ich hier über die Negation und über die Konstruktion von neuen Sätzen erzähle? Bist du damit einverstanden, dass die das so machen, die formalen Logiker, wie ich es erkläre? War das richtig oder nicht? Ja, ich kann nicht bestreiten, nachdem das hier auf dem Blatt Papier steht, dass so ein Satz gedruckt worden ist. Aber ich habe dir vorhin schon gesagt, dass solche bloß Dinge... Bloß kein Urteil über die Sache. Bloß kein. Schau mal, dass solche Dinge ihren Wert haben... Aber diskutieren möchte man heute Abend, oder wie? Dass solche Dinge nur ihren Wert haben, wenn man sie in dem Zusammenhang... Wenn man dafür ist. Nein. Schau, ich höre mir viele Sachen an, gerade von Leuten, von denen ich annehme, dass sie Dinge äußern, die meinem Stand von Wissen oder meinen Meinungen nicht entsprechen. Deswegen gehe ich auch zum Beispiel in Versammlungen von Parteien, von denen ich eigentlich nichts Gutes erwarte. Aber dadurch erfahre ich, wie bei denen gedacht wird. Und das ist sehr wichtig. Ja gut, jetzt hast du das bei uns auch erfahren. Bloß du hast dich nicht damit begnügt. Das Komische war doch, und das ist immer noch mein Vorwurf, du streitst dich ja nicht um die formale Logik, sondern überleg mal, was das für eine entwaffnende Tour ist, die du einschlägst. Ich sage zum Beispiel hier was mit zwei Zitaten aus Standardwerken von Stegenmüller, über wie formale Logiker die Negation einführen. Ja gut, es wäre doch eine ehrenvolle Aufgabe zu sagen, entweder der hat entdeckt, wie die Burschen denken, die formalen Logiker, und hat zu Recht Kritik geübt, oder zu sagen, nein, das tun sie nicht. Du hast weder das eine noch das andere gemacht, sondern hast hier alle Anwesenden mit einem Wunderargument, mit der Wunderwaffe konfrontiert, dass wenn es komplizierter wird, es komplizierter ist. Merkst du, was das für Diskussionsweise ist? Du kannst dich noch nie einmal auf einen Gegenstand deine Aufmerksamkeit richten und über den streiten. Das heißt, dass es diese Verirrungen und fehlerhaften Denkformen, über die der Frege, wenn ich das Zitat hier richtig lese, da geschrieben hat, genauso wie auf ein anderes Gebiet, das möchte ich nochmal wiederholen, der Marx über einen wahren Fetischismus, Dass solche, genau, dass der Wahnfetischismus was anderes ist wie die Sprache, ja, und ein Pferd anders, ist ein pflanzenfressendes, ja, Tier, oder? Dass das was anderes, ein anderer Gegenstand ist. Dass es aber Mystifikationen in den Theoriebildungen und dass es Fehler und Ideologien in der Art und Weise gibt, wie die Menschen über die Verhältnisse ihrer Zeiten sich sprachlich oder gedanklich und damit auch sprachlich klar zu werden versuchen, das wirst du doch hoffentlich nicht bestreiten. Ja? Ja, aber klar und, bestreite und da, ich das, das hast du doch jetzt gemerkt. Der Marx macht doch was ganz anderes, der kritisiert. Du bestreitest, dass Menschen fehlerhaft über realen Verhältnisse... Ich sage, das ist kein Argument für nichts auf der Welt. Nicht ich bestreite es, ich sage, wenn du zum Beispiel bei mir jetzt einen Fehler findest, dann hast du einen Fehler gefunden und da wäre ich, ja, der Erste, der sich darüber freut, aber das, das Argument taugt für, ja, nichts auf der Welt. Zu sagen, aus der Irrtumsmöglichkeit des Wissenschaftlers, des Menschen, folgt für die Wissenschaft und für die Philosophie und für sonst damit überhaupt nichts. Was soll denn auch daraus folgen? Ich würde einen praktischen Vorschlag machen, wenn aus der Irrtum, wenn die Irrtumsmöglichkeit erwiesen ist, in irgendeinem bestimmten Bereich. Du beweist jetzt schon Möglichkeiten. Schauen. Ja, Möglichkeiten beweist du. Ich sage ja nur, wenn sowas erwiesen ist oder wenn man sowas hinlenkt... Dann muss man sich dran halten, Monster. Schmarre, schau, du vollendest immer Sätze und versuchst dem anderen das Argument von der Zunge zu nehmen. Das ist einfach schlechter Stil, würde ich jetzt sagen. Pass auf, nochmal, ich versuch's nochmal im Guten. Guter Stil wär's, wenn du mich dann mal meinen ersten Satz, auch noch den zweiten Satz anfügen ließest, und dann würdest du feststellen können, und ich weiß jetzt nicht, ob das einen logischen Schluss nötig macht, oder ob das auch im Allgemeinverständnis möglich ist, dann würdest du feststellen können, dass der sich von dem Satz unterscheidet, den du gesagt hast. Ja? Aber die sind echt wahr, Linke tun im schlechtesten Sinn, wenn's nicht mehr so einen angefangenen Satz mich dann unterbrichst. Was willst du nicht sagen, gegen Unterbrechung, ja, mal Protest anmelden oder was denn? Ja. Na komm, du hast mich auch unterbrochen, ja, ja, da tun wir uns doch nichts, aha, Großes, Mensch. Ja. Gut, ist recht. Na also, so jetzt sage ich dir nochmal... Jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich mir gerade gedacht habe, weil du mich rausgebracht hast. Und na, du bringst mich jetzt so langsam nein, ja? Ja. Also, pass auf, damit du dann nicht mehr denkst, ich möchte halt ein paar falsche Gedanken ausräumen. Das ist das Anliegen bei so einer Veranstaltung. Und jetzt hast du wieder einen so Grundgedanken, der vorhin vorgekommen ist, noch einmal vorgeführt. Es gibt in der formalen Logik, genauso wie in den anderen Abteilungen der Wissenschaftstheorie, diesen Gedanken der Irrtumsmöglichkeit. Na, das habe ich doch nicht gesagt. Komm, jetzt hab ich einmal was gesagt. Das ist doch ein Schmarrn, ja? Das hab ich nicht gesagt. Den gibt's, den Gedanken, aber komischerweise meinen Sie doch nicht mit, dass ich hier und dort und damals und heute irgendein Wissenschaftler geirrt hat. Weil wenn Sie das sagen würden, dann würden Sie sofort den Irrtum aufdecken und ihn durch positives Wissen ersetzen, dann wäre er weg, der Irrtum. Das Komische ist, dass in der Abteilung Wissenschaftstheorie die Möglichkeit des Irrtums, ja, zu einem Argument herangereift ist dafür, dass Wissenschaft überhaupt fragwürdig ist, also erst noch durch die Anstrengungen der Wissenschaftstheoretiker herzustellendes, in Gang zu bringendes Geschäft sei. Gegen dieses Argument heu ich was. Und das habe ich heute dreimal, glaube ich, deutlich ausgeführt. Es ist ein lupenreiner, also wenn es moralisch wäre, wäre es eine Heuchelei. Weil es aber Wissenschaft ist, ist es ein unwissenschaftliches Argument. Nein, es ist ein ganz einfacher, praktisches Argument. Das geht so. Ja, das Argument, das ich jetzt sagen will. Ganz einfach, meinst du? Das Argument, das ich sagen will, ist so. Jemand, der was tun will, ist, wenn er es mehrmals versucht hat und gescheitert ist, gut beraten, sich zu überlegen, ob es da bestimmte regelmäßige Fehlerquellen gibt. Und wenn er das vermuten kann, mit ziemlicher Sicherheit, dass es Fehlerquellen gibt, dann ist es ihm anzuraten, dass er sich nach den Fehlerquellen umschaut. Und nicht, dass er einfach wirr weitermacht, sondern dass er Dinge analysiert. Und Welche Dinge? Dass er die Gegenstände, die Probleme aufgeben, analysiert. Und was ist das? Ja, Mai, was ist das? Es kann für dich sein, wie es deinen Schuhknoten zubindest. Es kann für einen anderen sein, wie er mit seiner Sprache umgeht, wenn er merkt, oder so, wenn er merkt, dass er dauernd an irgendeiner Stelle mit jemandem, der sehr gut denken kann, irgendwelche Schwierigkeiten hat, irgendwas nachzuvollziehen, dass er sich ganz einfach macht irgendwo einen schulen Kurs, lässt. Oder was? Ja, dass er dann einen Kurs macht und sich über ganz bestimmte Formen des Denkens eine zusätzliche Klärung verschafft. Ich denke, der macht dann Sprachkurs und keinen Denkkurs. Nimm's mal ernst, halt, wenn einer Denkfehler gemacht hat, dann stellt er die fest, ja, dann stellt er nicht das Problem fest, dass er ja nicht denken kann. Nee, er zeigt doch seine Denkfähigkeit Leute, die lernen, im Feststellen des Fehlers. Es gibt Leute, die lernen ihre Sprache von Vorbildern, die nicht denken können. Wo hast denn du sprechen gelernt? Wie war es denn mit der Mami? Weißt du das? Jetzt das Argument, mir ist sehr recht, dass du das alles bringst, weil du einfach merkst, wir haben über formale Logik eine Veranstaltung gemacht und du redest jetzt lupenrein nur noch über die Prinzipien der ganzen Wissenschaftstheorie. Wenn du eine Veranstaltung über formale Logik wirklich gemacht hättest, dann würde ich jetzt nicht über solche Randfragen, die damit zusammenhängen, reden. Denn dann wäre das Gespräch ganz anders verlaufen. Du hast dich eben auch nicht nur an den Rahmen der formalen Logik gehalten, sondern du hast ein paar Zitate zusammengewürfelt von ganz verschiedenen Autoren, die in ganz unterschiedlichen Diskussionen gestanden sind. Und die halt, auf die heutzutage in unterschiedlicher Weise zurückgegriffen wird, das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht akzeptieren kann, als ein methodisch sauberes Arbeiten. Gut. Und das ist zum auch Beispiel... Darf ich jetzt da drauf mal was sagen, einen Moment? Darüber kann man natürlich noch streiten, was jetzt methodische Sauberkeit bedeutet. Kann man nicht streiten. Aber das ist eine Forderung, die erfüllt sein muss, wenn man ein Denken als wissenschaftliches Denken ausweisen will. Passt auf... Darüber kann man nicht streiten. Es gibt kein Blatt, auf dem Zitate abgedruckt sind, die nicht Zitate also rausgerissen werden. Es stellt sich nur eine Frage. Sind in den Zitaten erstens keine Tippfehler übermäßig passiert und sind die Zitate kenntlich als nie bloß nebenher, sondern als bestimmte Argumente kenntlich der Autoren? Ich glaube, ich bin hier sogar noch weitergegangen bei der Auswahl der Zitate. Ich habe aus Standardwerken von Wissenschaftstheoretikern und formalen Logikern die Argumente rausgesucht, die jeder Student, wenn er an irgendeiner westdeutschen Uni einen Grundkurs in formaler Logik macht, und zwar an jeder, ob er Stegmüller, Lorenzen oder was weiß ich, oben in Hamburg beim anderen macht, die jeder kennenlernen muss, das sind Argumente. Ob ich jetzt noch dazu drunter schreibt, dasselbe Argument findet sich bei und führt dann drei andere formalen Logiken an. Ja? Ist scheißegal. Das Komische ist doch, dass das doch, vielleicht ist es nur rausgerissen, ist es der Vielfalt des Denkens im Bereich der Wissenschaftstheorie und der formalen Logik gar nicht gerecht geworden. Das ist ja ein komisches Argument. Ich wollte doch eine sagen, dass ich außer das, was hier steht, was anders kritisiere. Ihr kommt doch immer drauf. Das Komische ist, dass wenn ich morgen ein Zitat auf einen Zettel schreibe, vom Bundeskanzler Schmidt, und so merkt er, wie unser Staatslenker denkt, was der für Absichten hat, und schließt da irgendwas draus. Hältst du da wirklich das Gegenargument für günstig? Ja, und warum hast du nicht die Brandrede vom Februar 72 mitzitiert? Merkst du, was das Fatur ist? Du bist doch an keinem objektiven Urteil über nichts mehr interessiert. Du hast doch längst abgedankt in dieser Frage. Du sagst, ich finde es ehrlicher, wenn, sag's mal positiv, wenn ich 20 Bücher ausgeteilt hätte, meinst du, wäre es anders verlaufen, die Widerlegung von gewisser fundamentaler Argumente, als da war? Ja, das behauptest du ja, dass das fundamentale Argumente der formalen Logik seien. Ja, das sag halt, warum es keine Sinn, das wäre doch ein Streitpunkt, das tust du doch aber nicht, du sagst doch bloß rein lässig von oben her, ein bisschen so Zitate zusammengelesen, das kannst du doch nicht Ich möchte an einem Beispiel... Verteidig doch mal eins von deinen Zitaten, ja, das wäre doch bitte. Ich möchte es ja gerade nur an etwas, was du gerade selber gebracht hast, festmachen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass es sich da um Behauptungen handelt. Und ich sehe halt da einen feinen Unterschied zwischen einer Behauptung und einem Satz, der den Zweck verfolgt, ein bestimmtes Wort einzuführen in eine Redeweise. Das ist ein Unterschied. Das ist keine Behauptung. sondern das ganz ist ein, kurz, spare den ganzen Sermon. Sondern, Wörter werden nicht eingeführt aus der Welt und von dir schon gar nicht und von mir auch nicht. Sondern Held, das ist ein Vorschlag. Und Vorschläge, Wissenschaft und Denken klafft nicht Vorschläge, über Vorschläge und nicht über eingeführte Wörter. Ja. Ja, das woher hast du das? Du, das ist dein eigenes Psychoproblem, dass du dich möglicherweise in bestimmten Situationen auf Vorschläge, die dir jemand macht, sich auf eine Redeweise oder Denkweise einzulassen. Auf ganz viele Vorschläge, bloß nicht auf Wörter. Dass du dich da rigide weigerst. Denn sicher kann man sich auf unvernünftige Vorschläge einzulassen weigern, aber auf Vorschläge, die weder, sagen wir mal, vernünftig erscheinen, noch unvernünftig, kann man sich zunächst mal durchaus einlassen, weil man dann eben abwartet, bis das, was daraus folgt, unvernünftig wird. Gehe ich richtig, so dass die hier Wörter eingeführt haben? Was? Willst du die verteidigen hier, dass sie Wörter eingeführt haben? Ja. Da zum Beispiel, glaube ich, die ganzen Beispiele 8, 9, 10, 11, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle überblicke, das sind alles Beispiele, die mehr einen didaktischen Wert haben, die keine Behauptungen sind, sondern die in dem Zusammenhang stehen, einen Umgang mit den Wörtern zu gewährleisten, demjenigen, der das Buch lernt, die jetzt für die Auseinandersetzung und für den Gebrauch nötig sind. Das ist eine Einführung, die Kontext abhängig ist und die nicht unabhängig davon verstanden werden kann. Es sind keine Behauptungen, sondern es sind Vorschläge. Wenn das so ist, dann verwenden wir das so, und es gilt halt genau für den Leser, der das nachvollziehen will, was der Schreiber geschrieben hat. Gut. Ob der dann damit weiterkommt, ob er damit dann zu sinnvollen und vernünftigen Handlungen kommt und ob er mit anderen Menschen irgendwie in Streit, im Hahnenkampf oder in totalen Frieden leben kann, das ist wieder ganz was anderes. Gut, erste Gegenrede. Ja? Die führen hier keine Wörter ein, das ist eine Lüge von dir. Übrigens hättest du das sogar an meinem schlechten Vortrag, wie du das sagst, merken können. Die definieren hier Zeichen einer Kalkülreihe und von denen behaupten sie, dass sie sich explizit von Wörtern darin unterscheiden, dass sie keine Bedeutung haben. Also führen sie keine Wörter ein. Das ist das ganz Immanente. Das Zweite. Sie behaupten, mit der Einführung von diesen Wörtern dem Denken eine Hilfe zu geben. Das lässt du völlig unter den Tisch fallen. Drittens, und wenn sie nur das machen, lässt da jetzt mich auch mal ausreden, ja, mach da ein bisschen auch Fairness, du Erlanger Konstruktivist, Mensch. Jetzt machen wir noch das Drittens. Und drittens, wenn einer zu mir kommt und sagt, er will zwar, kann er Wörter einführen, auch nicht dem Denken und von mir und von keinem anderen auf die Sprünge helfen. Aber er will einfach das bloß mal machen und so definieren und dann sehen, wo er hinkommt. Dann sage ich, ach na ja, guter Mann, mag's halt. Aber dann will ich nicht von ihm noch mit dem Gestus des Logischen, des Vernünftigen, ich kümmere mich um die Vernunft in der Welt durch das Einführen von so Firlefanz belästigt sein. Dann sage ich, der Widerspruch ist doch bei denen, dass sie sich mit dem Gestus, sie setzen die Vernunft in die Welt der Wissenschaft rein und in die Welt des Handelns, hast du schon wieder gesagt, wo ist denn Handeln da? Was handeln denn die? Die schreiben halt ihre Bücher voll. Das ist alles. Das ist ihr Handeln. Mit dem Zeug, das kannst du machen. Ich sag doch nie, du gehörst eingesperrt, weil du das machst. Ich sag bloß, das ist Wissenschaftsfeindlichkeit als Extradisziplin in der Wissenschaft betrieben. Weiter ist es nichts und das war mein Urteil. Da hast du aber nichts dagegen gesagt. Du hast bloß gesagt, du musst doch die ihrer Dinge einführen lassen. Das muss ich überhaupt nicht, weil ich hier bloß ich theoretische Referate gegenhalte. Ich habe nicht gesagt, das musst du einführen lassen, sondern ich habe gesagt, die tun da was. Und es ist was anderes, es ist ein anderes Tun, etwas einzuführen oder einen Vorschlag zu machen, als etwas zu behaupten, dass etwas wie so reagiert, sei. So, wie reagierst so du jetzt auf meinen Vorschlag? Die sollen ihr Fressen halten, ist ein Vorschlag. Jetzt sag einmal ein Argument dagegen. Und ich sag immer als Erwiderung, jedes Mal sag ich drauf, war doch bloß wie ein kommst Vorschlag, du drauf, dass ich Vorschlag? Da ein Argument dagegen sagen soll? Das ist doch dein gutes Recht zu meinen, die sollen ihr Fresse halten. Du siehst, war ja ein bloßer Vorschlag. Ja, das ist eben, das ist aber ein Vorschlag, für den ich fürchte, dass sich sogar ziemlich viele dem anschließen werden. Ja, war ja auch bloßer Vorschlag. Ja, es kommt ja auch bei Vorschlägen darauf an, wer sich ihnen anschließt. Und das ist die politische Dimension dran, von der du vorhin auch schon gesprochen hast. Ja, jetzt gibst du es halt auch noch zu, dass das ganze Gerät von dir auch eine politische Dimension nie hat, sondern ist. Du sagst halt laufend, erlässt da Sachen, wie darf man kritisieren, wie darf man diskutieren und so weiter. Du streitst dich halt nie über den Stoff. Du bist, wir haben andere Themen, bei anderen Themen in Teach-In passiert dasselbe, bloß von vornherein als politischer Streit. Du redest über Afghanistan, über Vietnam, über USA oder über irgend sowas, was gerade passiert, oder über die CSU. Da kommt einer rauf und das sind unsere linken politischen Gegner. Und die sagen immer, und was macht ihr, und was macht ihr? Die streiten sich nie mit unser Amt über, ja, was ist denn jetzt mit dem Urteil über Afghanistan, damit man sich da vielleicht mal einig wird oder zerstreitet wieder mal. Und dann sagt, da folgen unterschiedliche Handlungsweisen drauf. Sondern zum Beispiel, jetzt macht er wieder ein Teach-In. Zum Beispiel ein Vorwurf. Bei dir ist es wissenschaftlich, dasselbe Verfahren. Da sagt einer was über, wie machen es denn die Wissenschaftstheoretiker? Drückt seinen Abscheu aus, sagt ein paar Gründe dafür. Dann sagst du, du darfst doch nicht verwechseln, Behauptung mit Vorschlag. Die machen doch bloß Vorschläge. Dann sag ich, die Gemeinheit vor dir liegt drin. Zu unterschlagen, dass das Ganze im Namen der Wissenschaft, mit dem Gestus der Vernunft, und zwar das den anderen Menschen beibiegen wollen, mit einer moralischen Haltung als echter Ethik, übrigens die Hasenfei Ethiker auch noch sich selber, auftritt, da kann ich doch die Kritisierung kann sagen, ihr wollt mir es vernünftiger argumentieren, beibringen. Dabei ist doch der bloß Vorschriften, Regeln für was man alles nicht denken darf, dass man bloß Vorschläge machen soll und nicht behaupten und lauter so Zeug in die Welt. Ja, niemand schreibt dir was vor, was du nicht denken darfst. Das ist nicht die Art von Philosophen, sondern das ist die Art von Politikern, die über Polizei verfügen. Die schreiben dir vor, was du denken darfst und was nicht. Das ist doch mein Vorwurf, dass das eine Polizei des Geistes ist. Ich weiß, das ist eine lächerliche Metapher, aber Metaphern lehnst du ja eigentlich auch ab. Das hast du nämlich vorhin gebracht, wie ich vom Denkhorizont gesprochen habe. Da hast du gesagt, so ja, wo ist denn ein Horizont? Denken. Merkst du nicht, dass die Metapher schon einfach, alles sagt? Das ist ganz einfach, wenn du es verstehen willst, als eine Metapher, die jetzt für den Bereich des Denkens zutrifft, dann verstehst du es, und wenn du es nicht verstehen willst, dann verstehst du es eben nicht, aber dann finde ich es schon auch gar nicht besonders gut, dieses Missverständnis da jetzt so in die Welt zu setzen, wie wenn das ein wirkliches Missverständnis wäre, das nicht aufzuheben wäre. Es ist schon ein wenig eine Kunst, was du zum Beispiel hier vorführst. Meinst du nicht, dass auch die Gegnerschaft von mir gegen die Metapher ein eindeutiges Verständnis unterstellt und nicht ein Nichtverständnis? Tu doch nicht so, wie wenn jeder entweder dich versteht und du meinst du immer akzeptiert und dann darf er bloß mit dir rechten und reden, und wenn er dich nicht akzeptiert, dann ist er gleich ein Missversteher oder ein Nichtverstehenwoller, also geht auch nichts. Warum quatscht denn du überhaupt anderer Leute an, wenn es da so von der Problematik des sich Verständigens so gefangen genommen wird? Schau, du hast gerade... Verstehst? Doch, da kann man schon mal darauf hinweisen. Mir geht es tatsächlich um das, was gesagt wird, denn ich akzeptiere dich. Also, verstehst du, das Schöne ist... Aber ich kann jetzt leider nicht mehr weitermachen, weil ich es haben will. Ja, ich will ja auch nicht weitermachen. Nochmal, um es zu Ende zu bringen. Die Argumente waren, glaube ich, insgesamt 7 oder 8. Wer hier war, soll sich mal durchdenken. Es sind Grundlagenargumente meiner Behauptung und nicht meinem Vorschlag nach. Meiner Behauptung nach, über wie die formale Logik zustande kommt, aus welchem Bedürfnis Unsicherheit in der Wissenschaft. Nicht Bereinigung von Fehlern, sondern Übergang zu einer abgetrennten Abteilung. Darin drüber spekulieren, wie Wissenschaft möglich zu machen sei. Das war das Einzige, was ich erläutert habe, und habe ich erläutert, dass es durchaus Denkfehler sind, die die Leute auf dem Weg bis zur Konstruktion eines formalen Kalküls machen. Der Vorwurf ihm gegenüber ist, dass er zu dieser Sache nichts gesagt hat, aber sehr wohl sehr viel über die Regeln des anständigen Umgangs miteinander. Und da sage ich, um das mal vom Anfang her zu wiederholen, mit anständigem Umgang hat Vernunft überhaupt nichts zu tun. Das ist keine Vorschrift. Vernunft, die setzt sich auseinander mit, was hast denn da jetzt wieder gesagt, das kann doch nicht stimmen, weil... Eine ganz einfache Grundregel, da tut man sich ja nichts, sondern da verhält man sich äußerst schonend zueinander, weil man sich ja nicht an die Gurgel geht. Nein, es kommen aber innerhalb des theoretischen Verhaltens ständig Aufforderungen zum Zug, die heißen, du musst doch das nicht so nehmen, einerseits die verteidigt, ohne sie zu verteidigen. Das wollte ich noch sagen. Es sind doch bloß Vorschläge. Das ist eine Verteidigung, ohne dafür einzustehen, was hier steht. Umgekehrt, du darfst doch nicht immer... Das ist ein Gestus, der heißt, zusammengefasst, die Irrtumsmöglichkeit ist ein Prinzip, von dem er sich beim Quatschen, beim Denken überhaupt schon gleich leiden lassen muss, weil sonst ist man schon auf der falschen Fährte. Es ist also eine Kampfwissenschaft. Das sollte die Aussage werden über die formale Logik. Schriftlich kommt es natürlich auch irgendwann raus. Gut, das wäre es jetzt erstmal. Die letzten, halt noch ein Nachtrag, die letzten drei Zitate habe ich deswegen weggelassen, weil die hätten eventuell, wenn die Diskussion nicht so furios gewesen wäre, getaucht, um zu sagen, zu zeigen, könnt ihr mal daheim durchlesen, wie die andere Abteilung von Philosophie, also die gar nicht formelles Zeug machen, also diese Hegelmenschen, Kantmenschen, die darf ich eine Frage transzendental hinterfragen und so diese da, die Ethik treiben und sowas, wie die zur formalen Abteilung durchaus passen, dass die dasselbe Problem wie die gegen Wissenschaft zugleich haben, aber das gleich in Moral für die praktische Welt übersetzen. Steht also, ich weiß nicht, eins ist glaube ich von eurem Riedel hier, eins ist vom Spähmann und eins ist von noch so an. Steht also dafür, dass die Moralphilosophie, Ethik genannt, die Staatsphilosophie, die Geschichtsphilosophie, gleich moralische Ideen für den modernen Staatsbürger in die Welt setzen. Aber die formelle Philosophie, also die Wissenschaftslehre, formale Logik und ihre Unterabteilungen, eine Ethik für Wissenschaftler betreiben, und zwar exklusiv für die. Vielleicht ist das Argument noch wichtig, die betreiben über das rechte Vorgehen der Wissenschaft einen ganzen Zirkus, schreiben immer neue Bücher, jeder Assistent schreibt eine neue Einführung in die formale Logik. Manchmal heißt das Ding sogar so, Einführung in die moderne Logik. Da ist modern das Attribut von dem Denken, was sie da drauf haben wollen. Und jeder Assistent, jeder Prof schreibt immer wieder neue Auflagen von dem Zeug, manchmal Spezialprobleme. Und das ist eigentlich auf seinen Begriff gebracht mit, das ist eine Ethik für Wissenschaftler. Was sich am schönsten dadurch zeigt, dass sie kein Ende findet. Die haben nämlich eingestandenermaßen, ein paar Zitate waren dafür gestanden, nicht zu dem Erfolg führt, dass sie jetzt ein Rezept haben, nachdem sich Wissenschaftler richten können, und dann erkennen sie alles Mögliche ganz leicht, lässig, sicher und gut. Sondern die Trennung vom Inhalt, die die Disziplin sich geleistet hat, die bleibt ja bestehen, sodass es höchstens zu sowas kommt, wie können wir nicht einmal kooperieren. Die Kooperation kann aber nie sein, dass sich die Einzelwissenschaftler dann diese formalen Prinzipien zu eigen machen. Die helfen ihnen ja nicht weiter. Sondern dass sie sich die allgemeinen Prinzipien, die Lehren, Pluralismus muss sein, Unsicherheit muss sein, Irrtumsmöglichkeit bleibt wohl ewig dem Sterblichen verhaftet. Vorschläge, das ist eigentlich das Metier, in dem die Wissenschaft rumdoktert und so weiter. Dass sie diese Prinzipien von ihnen akzeptieren und sonst ähnlich nichts mit der formalen Wissenschaftstheorie zu tun kriegen. Wie soll da auch ein Ökonom, Psycholog, Soziolog, so krumm wie sie denken, aus dem irgendwann eine Theorie machen? Immer nur Einzelne verfallen einmal bestimmter Perioden, sagen wir mal zwei, drei Semester drauf und sagen, oh, das müssten wir mal umsetzen. Und da gibt es an jeder Uni, alle halb Jahr, gibt es einen, der verfällt drauf und sagt, das setzen wir mal um, dann merkt er hinterher, es geht nicht, dann ist er wieder ein ganz normaler Soziologe oder Psychologe oder sonst was. Ich glaube, der Opp war mal hier bei euch. Der jetzt in Hamburg ist ein Soziologe. Der hat einmal Kybernetik und formale Logik für eine Theorie der Soziologie zum Beispiel umzusetzen versucht. Die beiden Dinge. Das hat er jetzt schon wieder verlassen. Jetzt macht der Ostblock. Psychologen bei uns haben es auch schon versucht. So richtig mit A, B und so weiter. Und ob das nicht ein Hilfsmittel für eine ganz exakte Psychologie wird. Ja, das probieren Sie mal, dann lassen Sie es wieder. Übrig bleibt nur eins. Wissenschaft ist eine moralische Veranstaltung, bei der man aufpassen muss, dass nichts Gescheites rauskommt. Bei der man immer unsicher bleibt über den Inhalt des Gedachten. Formal kann man sich, so kann man sich manche Sicherheit verschaffen. Allerdings heißt es dann, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w, w